It's me, Mario! So, herzlich willkommen beim Zockhard Podcast, Folge März-April 2015. Wir sind ein bisschen im Verzug, das bitten wir zum Entschuldigen, aber dafür soll die Folge heute auch ein bisschen umfangreicher werden, je nachdem, was es so zu erzählen gibt. Gleichzeitig feiern wir ja ein Jubiläum, wir hatten es glaube ich schon mal leicht angeteasert, oder? Richtig, ja, kann gut sein. Wir hatten im April 2005 unsere erste Sendung im Duisburg-Essener Uniradio, ja, verdammte 10 Jahre her und ja, wir wollen das eigentlich auch gebührend zelebrieren, noch heute jetzt mehr so am Rande. Vielleicht machen wir da nochmal was. Ja, der Paddy und ich, wir setzen uns mal zusammen und rekapitulieren mal 10 Jahre Zockhard, die ja eigentlich 2,5 Jahre aktive Radiozeit sind und dann 10 Jahre, also den Rest dieser Zeit so ein bisschen vor sich hin gedümpelt und überlegt. Ein bisschen Social Media Gedönse seit 2,5 Jahren jetzt, glaube ich. Oder auch ja, 3 Jahren genau, fast schon, so ganz sporadisch irgendwie und schüchtern. Und jetzt mit der Podcast-Geschichte sind wir ja doch wieder mehr oder weniger voll dabei. Ja. Aber wir machen mal gemeinsam eine schöne retrospektive Folge mit ein paar O-Tönen vielleicht, ja. Genau, O-Tönen aus unseren Lieblingsfolgen. Genau. Richtig, genau. Ja. Vielleicht auch den Genauzähler. Den Genauzähler, den müssen wir unbedingt einbauen. Einfach weil unsere jetzigen Podcast-Fans und Hörer das alles ja gar nicht mitbekommen haben. Oder wahrscheinlich haben können. Nicht. Vermutlich ja, nicht. Wer weiß. Egal, Zockhard. Wir sind immer noch am Start und diese Folge dreht sich um ein paar durchgespielte Spiele. Der Herr Jeschke hat endlich Legend of the Wir sind alle sehr stolz auf ihn. Ja, sind wir wirklich. Sind wir, ja. Und wir sind gespannt, was er gerade angefangen hat als nächstes, aber das... Das kommt gleich, genau. Paddy hat auch was. Wisst ihr alle gar nicht, ne? Nee, wissen wir gar nicht. Haben wir noch nicht so geredet. Ein riesiges Geheimnis draus gemacht. Vielleicht habe ich ja schon viel mehr Spiele durchgespielt. Das wäre voll krass. Ja, ich habe tatsächlich ein Listenspiel nur durch, aber halt noch irgendwie, ich glaube, 4 andere und vielleicht kann man zumindest mal den einen oder anderen Einsatz zu was anderem sagen. Unglaublich. 3 andere, ich weiß es nicht, ja. Hast du damit Absicht gemacht, um dich zurückzuhalten? Ja, nee, natürlich, ja klar. Also, oder? Ja, und ein bisschen Abwechslung ins Genre-mäßig reinzubekommen, ja. Ja, das muss man auch. ja, ich habe leider wenig zu erzählen. Ich habe Breath of Fire immer noch nicht durch, obwohl ich inzwischen im letzten Drittel angekommen bin oder vielleicht sogar im letzten Viertel. Es ist einfach ein sehr umfangreiches und einschläferndes Spiel und deswegen brauche ich da ein bisschen länger für. Obwohl es jetzt so nach der Hälfte oder so ist es ein ganz kleines bisschen spannender geworden. Ja, ich kann ja auch davon sprechen, wie Dennis Stimmungen während des Spiels immer wieder schwanken, weil ich das immer miterlebe. Am Anfang war es furchtbar langweilig, er ist regelmäßig eingeschlafen während des Spiels. Dann irgendwann hat er sich eingebildet, es ist auf jeden Fall besser geworden. Das ist eine grobe Lüge. es sei besser geworden und dann war die Motivation ein bisschen größer und jetzt ist die Motivation wieder im Keller. Also, nee, ist ein bisschen wie während der Schwangerschaft, glaube ich. Ja, ich bin mit Breath of Fire 1 schwanger. Wenn ich dem Geburt gebe, dann, nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss das abtreiben. Aber der Herr Jeschke hat es auch geschafft, ne? Der hat sein Kind jetzt auch zur Welt gebracht. Ich habe es rausgepresst. 40 Stunden hat es gedauert. 48,5 Stunden Geburt. Ja, ich habe leider keinen Zähler bei Breath of Fire. Ich kann nicht mal sagen, wie lange ich jetzt dran bin. Aber du weißt noch ungefähr, wann du angefangen hast. Da ja. Ungefähr gleichzeitig mit Sarah, als sie Dreamfall angefangen hat. Und das hat sie jetzt durch und hat inzwischen auch schon das nächste Listenspiel zu 90% durch. Also von daher. Wer möchte denn anfangen? Ich weiß gar nicht. Müssen wir mal ganz kurz nach der Pizza gucken? Nee, müssen wir noch nicht. Wir müssen nämlich gleich noch eine kleine Futterpause machen, aber davon werdet ihr nichts mitbekommen, denn wir haben magische Fähigkeiten, Computeraufnahmeprogramme zu benutzen und die werden nicht mitkriegen, dass wir zwischendurch gegessen haben werden. Wer will denn mit dem Listenspiel, mit seinem oder ihrem ersten Listenspiel anfangen? Müssen wir hier würfeln eigentlich? Oder? Also ich habe ein Spiel durch und kann zu einem weiteren bisschen was schon sagen, aber nicht zu viel, sonst nehme ich ja alles vorweg. Aber ich glaube, das ist der Stand bei uns allen, oder? Herr Jeschke, möchtest du das Geheimnis lüften? Hast du mehr als ein Spiel durchgespielt? Nein, nur eins. Okay. Aber vielleicht fängst du trotzdem an. Ja, weil ich kann ja, das erste Spiel durch. Legend of Dragoon, 48 Stunden, 40 Minuten Endboss-Fight. 40 Minuten Endboss-Kampf. Ja, musste ich natürlich dreimal machen, weil er schon relativ schwer war. Ah, du hast gesagt, man konnte an der Stelle nicht mehr grinden, ne? Nee, nicht so. Also man konnte mit dem ganzen Spiel irgendwie nicht so vernünftig grinden. Oder ich habe es einfach nicht gecheckt, wie es gehen soll. Weil du hast einfach nur vernünftig Erfahrung gekriegt für die Endbosse. Ja. Also du brauchtest irgendwie nachher 15.000 Erfahrungen pro Level ab und du hast 30 EP für einen Kampf bekommen. So, da kannst du einfach nicht vernünftig grinden. Gab es auch keine Gebiete oder so, wo man hin hätte also können, vielleicht abseits der normalen Route oder so. Manchmal gibt es die ja. Ja, aber irgendwie, also ich habe nichts gefunden. Du konntest wirklich nur bei den Bossen grinden, also zumindest aufleveln. Wie hast du gespielt? Hast du schon mehr stringent, linear dich fortbewegt in der Story oder geht's ja, links und rechts was? Du hattest ein paar optionale Boss, die du machen konntest, aber das war schon relativ linear eigentlich. Du hattest jetzt kurz vor Ende waren nochmal so 3-4 optionale Bosse, die habe ich auch alle dann gemacht, um dann wirklich nochmal ein bisschen aufzuleveln. Wollen wir vielleicht ganz kurz mal eben nochmal das Spiel an sich, also als solches, so vom Genre, Zeit, also ne, in welcher Zeit das rausgekommen ist, welche Studio, so ganz kurz mal anreißen. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge tatsächlich schon gemacht. Aber das ist ja schon so lange her. Länge, ne? Genau, eine Weile Wasser. Her. Sony 2001 war es oder 2000? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es war ja, aber auf jeden Fall Sony, ja. PlayStation 1, Japano-RPG, rundenbasiert. Mhm. Mit kleinen Quicktime-Events in den Kämpfen. Mhm. Polygon-Grafik. Ja. Feste Quicktime Hintergründe. Events, hast du gesagt, so ein bisschen wie bei den Mario und Luigi Jump'n'Runs. Ja, genau. Also nicht Jump'n'Runs, bei den RPGs von DS, ne? Dass man so richtig im Moment. Im richtigen Moment den Knopf drücken muss, damit die mehrere Attacken hintereinander und damit die stärker werden, quasi. Ja. Mhm. Was würdest du denn jetzt wirklich so als Fazit sagen? Also unter PSX-Fans ist das Ding ja so ein Geheimtipp, kann man sagen. Wird immer wieder drüber gesprochen. Hat das Ding seinen Ruf zurecht? Würdest du sagen, ja, doch, also gefallen? Doch, es war schon gut. Es gab längere Strecken, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, aber im Nachhinein kann man doch schon, war eigentlich ein sehr gutes Spiel. Woran hat es denn gefehlt, dass du hättest weiter Bock haben können? Storymäßig irgendwie zu generisch? Nee, storymäßig, oder? Ja gut. Story hast du auch schon tausendmal gehabt. Mhm. Ne? Das muss halt die Welt retten. Ja. Also war, beim letzten Mal hast du gesagt, es sei ein bisschen zu lang einfach. Ja, du hattest halt echt lange Strecken, wo ich sagen könnte, das hätte man gut und gerne rauslassen können. Okay. So, weiß ich nicht, so gewisse Story-Abschnitte, es werden, also geht darum irgendwie, dass auf dem Mond im Endeffekt dann da so ein. Ja, ich will jetzt gar nicht so viel sagen von der Story, so wenn die Leute das spielen wollen. Auf jeden Fall, du musst halt die Welt retten und es werden so Mondartefakte nachher geklaut und es werden 3 Artefakte geklaut und du musst halt alle 3 nacheinander in 3 echt langen Passagen wiederholen. So, man hätte das vielleicht auf 2 oder halt kleinere Dungeons machen können oder kleinere Passagen, die wieder zu. Das ist ein bisschen langatmig. Mhm. Hat es denn irgendwo, sagen wir mal, sich abgehoben vom Standard? Ja gut, du hast halt durch diese Quicktime-Events in Rollen, also in den rundenbasierten Kämpfen schon mal ein bisschen mehr zu machen, als einfach nur die Attacken auszusuchen. Mhm. Du hast verschiedene Attacken, die du dann halt wählen kannst. Die einen, je mehr Schaden die Attacke macht, umso mehr musst du Quicktime-Sachen machen. In verschiedenen Rhythmussen, bis zu 8 Knöpfe musst du quasi drücken. Und wenn du das dann verinnerlicht hast, machst du auch relativ guten Schaden. Also nicht verirrlicht oder spielst du mal irgendwann mitten in der Nacht nach ein paar Bierchen, ist der Boss dann auch mal relativ schwer. Aha. Wie würdest du sagen, ist der Fokus verteilt? Von der Spielzeit her 30-40% Kämpfe oder weniger oder mehr? Also ja, du hast schon 30-40%. Ich würde sogar fast 50% Kämpfe. Ja. Du hast relativ wenige. Also gibt's Rätsel, genau, was ich frage. Ja, du hast so ein paar Rätsel. Weiß ich nicht, du bist im kleinen Gebiet und musstest ein paar Nummern finden, die dann nachher in so einem Zahlencode eingeben musst, damit die Tür zum Endboss aufgeht. Mhm. Aber jetzt keine Schieberätsel wie in einem Zelda oder so, das hast du da gar nicht. Also ich find's gut. Also im Nachhinein kann ich gar nicht so viel Schlechtes über das Spiel sagen. Ja. Die Story war eigentlich ganz cool so. Man hatte halt, ich hatte ja im ersten Podcast mal gesagt, dass der Begleiter auf der ersten CD schon mal gestorben ist. Dann hat man kurz vorm Endboss kam der nochmal als infizierter Geist zurück, den man dann nochmal erledigen musste und man hatte dann halt ein paar Gewissensbisse in den Dialogen. Die wollten den nicht töten, aber die mussten den töten, damit sie halt weiterkommen. Mhm. War halt ganz cool gemacht so. Und man konnte dann nochmal Abschied nehmen von dem. Okay. Und war ganz. Eigentlich so ein kleiner Magic Moment. Du wolltest ja mal einen Magic Moment haben. Ja. Aber war schon ganz cool. Man hat einige Charaktere nochmal gesehen, die man in dem Spiel getroffen hat am Ende. Und durchaus jetzt kein stumpfer Dungeon Crawler, nee, auf keinen sozusagen, Fall. Sondern schon auch storybasiert, so dass man dann auch gerne wenn man dann irgendwie die Kämpfe irgendwie beiseite lässt, gerne der Story, gefolgt ja. ist und weitergespielt hat, um zu erfahren, wie es weitergeht. Also da waren schon storytechnisch ein paar echt coole Ideen dabei, so. Man, ja gut, ich habe ja von diesem schwarzen Monster da am Anfang erzählt, der die Geburtsstadt von dem Hauptcharakter verwüstet hat. Da kriegt man halt nachher noch raus, wer genau das ist. Das ist auch so eine kleine Sache, wo man sagt, wow, okay. Dann der große Bösewicht ist halt auch nochmal echt eigentlich ein nahestehender Charakter, also zu dem Hauptcharakter, ja, auf jeden Fall, ja. Hätte man nicht mit gerechnet, oder hätte ich zumindest nicht mit gerechnet. Ja, spannend. Also, auf jeden Fall, also... Wahrscheinlich hat sein Ruf dann vielleicht auch durch die Story... Ja, definitiv, ja. Ich meine, die Kämpfe waren auch gut, aber die Story ist schon ein bisschen was anderes als Final Fantasy, was ja sehr undurchsichtig ist, sag ich mal, von der Story. Manchmal, ja. Ja. Schön. Gutes Universum eigentlich, also... Echt ein gutes Spiel zu empfehlen, wenn man mal 50 Stunden Zeit hat. Mal ebenso. So könnte der Party vielleicht dann nächstes Jahr für den nächsten so. Monat dann vielleicht mal durchspielen. Neben den Listen. Neben den anderen Listen genau. spielen. Wie ist denn das? Gab's da irgendwie einen Nachfolger noch zu? Oder nee, was? Aber der wird ja in der Szene echt hart gefordert. Genau, ja. Ja, das seit war so Jahren. Aufdruck. Ja. Ja, in weisen wollte, dass da ja immer wieder drüber gesprochen wird. Ja, also die wollen auf jeden Fall auch heute noch, man kann in vielen Foren immer noch einen zweiten Teil gefordert. Könnte ich mir auch jetzt gut vorstellen, in so einer neuen, schönen Grafik. Ja, nun, haben wir letztes Mal schon gesagt, hat Sony danach überhaupt RPGs nochmal angepackt? So als Genre eher nicht, ne? Ich wüsste keins, also ich bin mir nicht sicher. Nee, mir fällt da jetzt auch nichts ein. Ja, da gibt es vielleicht auch einfach nur zu große Konkurrenten. Ich meine, so eine Final Fantasy Serie, die kriegst du halt im Prinzip auch nie entthront. Ja, dann, eigentlich ja Dragon Quest in Japan. Was gut, in Japan ist dann Dragon Quest, aber halt im Rest der Welt nicht. Ne? Aber ja. Ja, ich weiß nicht. Dann hast du schwer was Neues zu etablieren. Ja. Gebe ich dir recht. Ja gut, gerade aber ich sag halt mal, Legend of Doom kennen da jetzt schon Leute. Das wäre ja keine komplett neue Marke. Stimmt, aber dafür ist es vielleicht wieder zu lange her, mit 15 Jahren da nochmal reinzugehen. Ja. Vielleicht müsste man erstmal ein Remake anfangen. Ja, bitte. Bitte ein Remake für die PS4. Genau. Gibt es ja so weniges von im Moment. Ja, die Welt braucht mehr Remakes, definitiv. Ja, aber jetzt eigentlich zum Spannenden. Oder zum noch Spannenderen. Hast du schon was Neues angefangen? Ja, tatsächlich. 6 Stunden schon. In Lufia. Aha, ja. Okay, direkt den nächsten, nächsten Oldschool-RPG-Knaller. Ja. Eigentlich auch nur begründet, weil ich ja das Retron 5 gekauft habe und dann wollte ich einfach mal gucken mit diesen ganzen Filtern spielen und dann habe ich mir Lufia direkt mal rausgenommen und da dann angefangen. Okay, ja, da, eigentlich finde ich das doch durchaus interessant irgendwie vom Thema her. Erzähl doch mal kurz, was ist denn das Retron 5? Genau. Retron 5. Ich kann das ja mal, wenn das nicht allzu laut ist, kann man das ja mal kurz rausholen und wir können es dann angucken. Ja. Klar, da haben unsere Zuhörer nicht so viel von, aber wir erzählen in der Zeit kurz. Also genau. Das ist ja von Hyperkin, die machen halt Klon-Hardware schon seit einigen Jahren. Da gab es zum Beispiel auch den Hyperkin Superboy, tragbares. Den hätte ich ja ganz gerne, ja. Ja, aber der ist gar nicht so geil, weil du nämlich 95% der deutschen Spiele darauf nicht spielen kannst. Ach, warum das denn? Da geht fast nichts. Nur läuft fast nichts. Ja. Und Japan? Ja. Nee, das Ding ist halt. Also ganz kurz, der Superboy, der ist halt wie ein Gameboy quasi, da kannst du aber halt über portabler NES, Super SNS, Nintendo. Genau. Also das Retron 5 ist auf einer Mobile-Hardware quasi aufgebaut. Android. Es ist ein Mobile-Hardware mit einem Android-Kern und die benutzen, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber es wissen halt auch viele Emulatoren, die eigentlich nicht für die kommerzielle Nutzung lizenziert sind. Ja, aber das heißt, wir empfehlen natürlich nicht, dieses Gerät zu kaufen. Nein, doch, du kannst komplett empfehlen, das zu kaufen. Du hast nämlich auf diese Sachen hier ein 15-jähriges Patent von Nintendo und die alle Konsolen, die abspielen können, sind älter als 15 Jahre. Also die dürfen das so verkaufen. Nein, die dürfen so verkaufen. Das Ding ist halt nur, was hinterher rauskommt, ist die Emulatoren, die sie nutzen für das System, sind nicht lizenziert für den kommerziellen Gebrauch. Das heißt also, das ist halt eher eine Grauzone in der Geschichte. Also 5 Modulslots. Sag schnell. Genesis. Wir haben den Famicom. NES, Super NES. Ja, den Mega Drive und vorne haben wir noch einen Game Boy Advance Slot, der halt auch Game Boy Color und normale Game Boy Spiele schluckt. Also im Prinzip 6 Konsolen auf einmal. Es geht sogar noch weiter. Du kannst tatsächlich mit dem Master System Converter Master System Spiele spielen. Genau. Aha, okay. Also den kannst du quasi nutzen als normales Pass-Through sozusagen. Ja. Und ja. Du hast im Endeffekt 7, 8 8 Konsolen, wenn du genau nehmen willst. Du hast den Game Boy, den Game Boy Color, Game Boy Advance, den Famicom, den Super Famicom oder halt Super Nintendo, den NES-Slot und den Mega Drive-Slot. Und den Master System Converter kannst du dann draufsetzen, hast du 8 Systeme in einem. Und jetzt frage ich mich als Nicht-Profi, wer hat das Ding auf den Markt gebracht? Wo kommt das her? Das ist aus Amerika, von Hyperkin. Okay. Also es ist so eine Firma, haben wir ja gerade schon gesagt, die macht so so Hardware-Klone. Die hatten diesen Superboy, diesen portablen Super Nintendo, der aussah wie ein großes SNES-Pad. Wo dann oben ein kleines LCD-Display. Ja. Wie so ein Game Gear im Prinzip, genau, wo du halt hinten einfach alte Super Nintendo-Spiele reinstecken konntest und dann portabel... Also unterwegs Super Nintendo spielen konnte. Was ich mir eigentlich gewünscht hätte für Breath of Fire, dann hätte ich nämlich gemütlich ein Bett spielen können. Ja, wahrscheinlich, ja. Kurz noch was vorher hatten sie das Gerät halt angekündigt, auch mit einem analogen Ausgang. Sie haben jetzt nur noch einen HDMI-Ausgang. HDMI-Ausgang. Also, du kannst nicht an einer Röhre anschließen. Nee. Okay, finde ich ein bisschen unattraktiv. Schade eigentlich, ja. Sehr, sehr schade. Vor allen Dingen ist ja so ein Cinch-Ausgang jetzt nicht unbedingt der teuerste Hardware-Satz, den man da installieren kann. Die haben ein Pad mitgeliefert, ein Wireless-Pad, was meiner Meinung nach absolute Grütze ist. Mhm, ich habe das gerade mal in der Hand gehalten. Schlecht also. In der Hand. Du kannst das ja mal... Das hat Klick... Aber es hat, hat einen Neo Geo-artigen Mikroklick Digipad, genau. Aber die Knöpfe sind auch mit Mini-Klick. Billig, ganz komisch an. Aber das ist gar kein Problem. Wir haben nämlich an der Seite hier die originalen Controller-Slots. Ja, Super NES, Nintendo, NES und für einen Mega Drive. Ja. Und das Gute ist, man kann mit jedem Controller alle Systeme spielen. Ach, also du kannst mit einem Mega Drive-Pad kannst du Famicom-Spiele spielen. Oder kannst mit Super Nintendo, mit dem Super Nintendo-Pad Gameboy-Spiele, das ist cool. NES-Spiele. Du kannst ja halt den Controller raussuchen, der dir am besten gefällt. Dann schließt du an und kannst damit spielen. Das ist ganz cool. Und sogar auf jeder Seite, also links auf und jeder, rechts, seitlich jeweils einen Slot. Das heißt, man kann auch zwei spielen. Und wir können nachher mal testen, ob das Multitap auch funktioniert. Oh ja, das machen wir. Ja. Mhm. Dann haben wir hinten... Ja, HDMI-Slot. Genau, ein HDMI-Slot. Den Mini-USB zum Aufladen. Stromanschluss unten, SD-Karten. Wofür ist der? Slot. Können wir gleich... Würde ich gleich erklären, wenn wir gegessen haben, glaube ich. Mal eine kurze Verzehrpause. Ah, okay. Alles klar. Lecker gespeist haben die beiden. Ja, aber gut. Ja. Gut. Wir haben lecker zugeguckt. Ja. Und du wolltest noch kurz was zum SD-Karten-Slot hinten. Genau, wir haben hinten bei dem Redtron noch einen SD-Karten-Slot. Damit kann man die Firmware updaten und weitere Spielereien machen. Da wollen wir jetzt gar nicht so viel sagen. Da werden wir gesondert nochmal einen kleinen Podcast zu machen. Genau, wir haben uns inzwischen, das können wir jetzt eigentlich mal in dem Zuge kurz ankündigen, wir haben uns dazu entschlossen, wir wollen gerne ein bisschen mehr podcasten und nicht immer nur einmal im Monat oder alle zwei Monate, wie jetzt aktuell, darüber sprechen, welche Listenspiele wir so abarbeiten und wie die so sind, sondern auch zwischendurch einfach mal andere separate Specials machen, Kleinigkeiten, einfach mal gucken, wie sich das so hier entwickelt, denn der Zuspruch ist eigentlich sehr positiv und ich glaube, je mehr wir Folgen produzieren, desto mehr Leute erreichen wir und desto spaßiger wird das Ganze. Und deswegen. Wie es Zeit, Muße und Themenvielfalt zulässt. So ist es. Auch ohne jetzt groß zeitlich sich in Format zu pressen, oder? Kann auch eine Viertelstunde sein, ja, wenn man eine halbe Stunde sein. Wir werden auch einfach dann nur mit zwei Leuten oder mit drei Leuten, so wie es gerade passt, zusammensetzen. Genau, wie man gerade mal in welcher Kombination man mal zusammensetzt. Ich mache alleine einen Podcast. mach das mal. Ich unterhalte mich alleine mit mir. Dann kannst du mal einen Podcast machen, währenddessen du dich mit Siri unterhältst. Genau, über Online-Rollenspiele, weil ihr alle keine spielt. Stimmt. Ich auch nicht mehr übrigens. Ah ja, okay. Sehr gut. Ja. Gute Sache. Zurück zu Lufia kannst du ja nicht spoilern, weil ich hier gespielt habe. Nachher habe ich ja vorhin schon gesagt. Nee, du bist ja aufs Retron 5 über Lufia gekommen. Genau. Ich wollte nur ganz kurz fragen, wir wollten kurz sagen, Lufia, haben wir ja schon tausendmal jetzt erwähnt, ist eigentlich Lufia 2, aber darum geht es gerade gar nicht, sondern wann ist es rausgekommen für SNES in Europa? Hab ich 93 oder? Warte. Was wir euch sagen können, es ist von einer Firma namens Neverland entwickelt worden und wir mussten gerade selber recherchieren, zugegebenermaßen, aber die sind heute noch aktiv. Die haben zwischenzeitlich nach der Lufia-Serie unter anderem Shining Force-Teile für die PlayStation gemacht, PlayStation 2, die nur in Japan rauskam, aber die haben die Rune Factory-Serie ins Leben gerufen und diese ist ja heute noch mit Teil 4, der gerade im 3DS eShop auch in Europa erschienen ist, immer noch am Leben und beliebt in einer Nische. Genau. Ja, Lufia 95 in Japan erschienen, Lufia 2. Sehr spät, ja. Ja, und in Europa steht gar kein Release hier drin. Ich glaube 96 dann. Muss ja, dann ist ja wahrscheinlich. Glaube ich, hier gepublished worden. Ich erinnere mich sogar, wo? Ubisoft? Von Ubisoft gepublished in Europa? Habe ich jetzt so im Kopf, aber vielleicht lüge ich. Könnte auch gut sein. Steht auf jeden Fall nicht so auf der Packung drauf, aber es war, oder? Auf einer Packung steht auf jeden Fall Ubisoft. Die haben mir gerne früher mal ein paar RPGs. Ja, Grandia ja auch, ne? Was ich ja auf meiner Liste habe, da steht auf meinem Grandia 2 steht nämlich das Ubisoft. Stimmt aber nicht, war Nintendo selber. Ich hab gelogen, ja. Habe ich nämlich auch in Erinnerung. Ich glaube nämlich auch nicht, dass irgendeine Deswegen ist das ja auch eine Big Box. Die waren ja nur von Nintendo. Die waren alle von Nintendo, ja. Ja, auf jeden Fall 5 Stunden schon gespielt. Gutes rundenbasiertes Japano-RPG. Aber auch ähnlich wie jetzt mein Breath of Fire, doch ein sehr, sehr strikter Dungeon-Crawler. Ne? Stadt, Dungeon, ja. Bisschen Oberwelt. Oberwelt, bisschen Leveln, Zufallskämpfe. Aber, genau. Mehr zu Story und zu... Kommt, wenn ich durch habe, dann... Genau, ja, würde ich auch sagen. Weißt du circa, was du zeitlich investieren musst? Ich gehe mal stark von 20, 25, vielleicht 30 Stunden aus. Mhm. Ja, die waren ja damals nicht so ultra irre lang, ne? Nee, geht. Ja gut, ich sag mal, 20 Stunden ist jetzt auch mal nicht eben gemacht, wenn man nicht gerade Paddy heißt. Stimmt. Das geht, ne? Aber ja, ich verstehe schon. Ja. Das. Aber du wirst auf jeden Fall jetzt vermutlich da zügiger. Ja, auf jeden Fall. 27 Stunden steht bei How Long to Beat Main Story. Okay. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Wäre ja schön, wenn dann bis zur nächsten Folge... Aber das ist ja wahrscheinlich machbar, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Den muss ich ja jetzt auch ranhalten. Ja, wie gesagt, ich habe ja im Moment auch keine Schule da nachmittags zwischen der Arbeit, da soll ich ein bisschen mehr Zeit hier zu zocken. Egal. Ja. Weil es jetzt ein bisschen klingt, als ob wir hier so einen Abiturienten sitzen haben. Oder nee, so, überhaupt aber nicht. Einfach nur eine Weiterbildung. Das hat der Jeschke schon längst seine Ausbildung fertig. Und ist ja auch schon der Herr Jeschke, ne? Also seinen Meister gemacht, ne? Ja. Nee, Meister nicht, Techniker. Techniker. Und Ausbilder. Ausbilder bin ich jetzt. Aha. Ich darf ausbilden. Ausbilder Jeschke. Ja. Stramm gestanden. Vielleicht sollten wir ihn ab jetzt so nennen. Tatsächlich jetzt Jugendliche und Erwachsene ausbilden. Sehr interessant. Ja, nicht eigentlich gar nicht. Ein bisschen. Geht, na, man muss ja auch mal ein bisschen privat hier. Ja. Die Leute kennen uns ja teilweise auch nicht. Ja, ja. Stimmt. War auf jeden Fall ätzend. Ja. Nach zwischen der Schichtarbeit und der anderen Schule noch samstags dann mal zu dem Ausbilder Unterricht dahin zu gehen und ging jetzt irgendwie 12 Wochen immer samstags. Ist eine gute Entschuldigung für das lange Nee, ist ja wirklich. Auf jeden Fall. Also ich habe da großen Respekt, gerade vor deiner ganzen krassen Schichtarbeit. Jetzt irgendwie Mittwoch, also jetzt, ja, ab und zu, wenn du halt Frühschicht hast, dann musst du um 4 Uhr morgens aufstehen und dann halt ran. Und das ist schon hardcore. Dann hast du da irgendwie, also ich bin einfach, Schichtarbeit finde ich krass. Ja, dito, ja. Naja, gut, okay. Legend of Dragoon, endlich durchgespielt. Genau, durch. Gute Story zu empfehlen. Wird niemals ein zweiter Teil wahrscheinlich rauskommen. Genauso wenig, höchstwahrscheinlich, wie Shenmue 3 rauskommen wird. Ja, wahrscheinlich, ja. Wer mag den weitermachen? Macht weiter. Shenmue 3 habe ich übrigens letztens so ein Fake-Cover. Ja. Für die Wii U gesehen. Fake-Cover gibt es ja für jede Konsole. Ja, genau. Du brauchst ja nur oben so einen Balken. Ja, ja. Ja, wer möchte denn? Sarah? Ja, eigentlich sind es du oder ich, ne, Paddy? Also. Na, wir können es ja so machen, dass ich jetzt gerade erstmal nicht von meinem Listenspiel spreche, sondern mit euch über die Nicht-Listenspiele ganz kurz spreche. Ja, mach doch das mal, dann, das ist doch nicht schlecht. Dann erzähle ich mal listenmäßig was. Weiter. Gut, okay. Ja, also, jetzt muss ich ganz selber kurz überlegen. Es war, du hast Kirby durchgespielt. Ich habe genau Kirby's Adventure Für die Wii, ne? Wii. Und wir haben ja tatsächlich auch zusammen mal reingeguckt, Wie hat es dir gefallen? Ich fand es ein... Irgendwie, also ich fand es gut, durchaus. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Man kann es jetzt zweit spielen. Das ist also der Gag. Ja. Genau, man kann auch zu viert spielen. Was ich ein bisschen komisch fand, du kannst, wenn du zu zweit, oder wie war das? Haben wir das nur falsch gemacht? Wir haben es falsch gemacht. Man kann auch irgendwie zu viert trotzdem jeder spielt einen Kirby machen. Ja, ne? Ja, genau. Ja, genau, weil man kann nämlich sonst König DDD, diesen Knight. Meta Knight, genau. Und noch irgendwie Viech. Noch so ein kleines, so ein Gegner-Viech von Kirby halt spielen. Was halt so ein bisschen so in diese Sparte, was bei der Wii groß geworden ist, zu viert Jump'n'Runs zu spielen schlägt. Ja, also jetzt absolutes Chaos. Genau, wie absolutes New Super Mario Chaos, Brothers. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber zu zweit ist es, glaube ich, okay. Und alleine fand ich es halt super, weil es absolut das klassischste Kirby seit dem GBA Remake von Dreamland. Quasi war. Und das, ja, ist, ich würde es jedem empfehlen, der halt die alten Kirby-Spiele mag. Es hat wieder super viele neue Ideen auch. Also es ist halt sehr klassisch, aber andererseits auch sehr schöne neue Ideen. Die sind super Waffen, wo du plötzlich den ganzen Bildschirm plattkloppen kannst. Und die gab es ja schon so im Ansatz beim ersten Kirby's Adventure für den NES. Das stimmt, ja. Aber nur so im Ansatz. Genau. Also es gab ja diese regulären Waffen, wenn du halt Gegner einsaugst, die verschluckst, dann hast du halt irgendwie die Fähigkeit. Aber es gab auch Items, die man einsammeln konnte, wobei es, glaube ich, da tatsächlich nur eins gab. Und ich glaube, bei Kirby's Dream Land 2 gab es das dann auch schon. Aber zum Beispiel das Mikrofon. Und wenn man das verschluckt hatte, hatte man so 3 oder 4 sozusagen Schüsse oder Projektile. Du konntest es halt also 3 oder 4 Mal benutzen. Und das war dann jedes Mal, hat Kirby irgendwie so eine andere Art von Stimmverstärkung benutzt. Also beim ersten Mal, wenn er auf den Knopf gedrückt hat, hat er ein Mikrofon in der Hand gehabt und hat halt geschrien und alle Gegner sind im Bildschirm kaputt gegangen, wie eine Smart Bomb quasi. Ja. Du hattest quasi dann so 3 oder 4 Smart Bombs sozusagen. Und dann beim nächsten Mal war es dann irgendwie ein Megafon und danach war es auch ein Mikrofon, aber mit großen Boxen oder so dabei. Also es hat sich so ein bisschen potenziert. Das war ziemlich witzig und einfach nett und detailliert. Und bei Kirby's Adventure für die Wii ist es halt so, dass du diese Waffen einsammelst und damit einfach auch bei jedem Schlag hast ein anderes Gerät in der Hand. Zum Beispiel bei dem Schwert dann irgendwie ein Hackebeil oder ein Riesenmesser oder genau. Das ist sehr, sehr wild und womit du einfach den halben Bildschirm leer verwüstest. Auch, unter anderem auch die Landschaft, also nicht nur die Gegner. Ja, das ist richtig. Ja, also womit man dann aber auch tatsächlich sogar so kleine Geheimwege freigeschaufelt hat, ne? Genau, richtig, ja. Ja, und da gibt es hinterher auch noch Variationen von und naja, die Boss, also das Spiel fängt relativ leicht an, wird zum Ende hin relativ hart, muss ich sagen, und es hat auch so ein paar Story-Twists, also nichts Wildes, aber halt so, dass man denkt, oh fuck, eigentlich ist jetzt Ende und dann, oh nee, es geht doch weiter. Und es gibt halt wieder eine Shoot-'em-up-Passage, das ist jetzt auch kein Riesenspoiler, gibt es ja eigentlich bei fast jedem Kirby zum Ende hin. Stimmt. Und ja, ich fand es super geil und wir können ja vielleicht auch erwähnen, es ist ja für die Wii U auch jetzt re-released worden, irgendwie für den 20er als Download. Echt? Ja. Ach ja, stimmt, in dieser, ja. Und, aber dann als Wii-Titel, als Download-Titel, genau. Die haben wir jetzt. Dass du dann in das Wii-Menü gehst und dann da spielst, ja. Okay. Genau, aber es ist halt natürlich günstiger als die Wii-Retail-Version. Du gehst nicht mehr ins Wii-Menü. Ja, du kommst das ist doch jetzt, als Virtual seit der letzten quasi. Direct haben die doch die Wii-Titel mit reingenommen. Pandora's Tower kommt zum Beispiel jetzt auch für die Wii U als Download. Ach so. Und GBA-Spiele? DS. DS, genau, ja, Mario Kart DS. Genau. Hatten die jetzt am Anfang rausgehauen. Ja. Hatten wir nicht noch im letzten Podcast darüber geredet? Endlich mal, wir hatten Wir haben ja, stimmt. Ja, wann kommen denn mal die DS-Downloads? Eigentlich perfekt. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, also wem die Retail-Disc-Version zu teuer ist oder so, der kann halt auch den Download. Kommt doch dieses Jahr auch noch ein neues Kirby. Dieses Rainbow Curse für die Wii U. Ja, das ist aber ja kein richtiges Kirby, sondern mehr so ein, ja, du ziehst halt so einen Kaugummi-Faden. Den Faden und so ein bisschen mehr ein Handheld-Spiel. Wie bei Eevee the Kiwi, ne? Genau, ja. So ein bisschen das so, und eigentlich so abgeleitet vom, ich sag mal jetzt doof, vom Lemmings, Konzept, dass du halt eine Figur hast, die automatisch läuft und du veränderst die Umgebung, der Figur quasi den Weg zu ebnen. Ne? Ja. Übrigens habe ich mir Yoshi's Woolly World vorbestellt. Ja. Ah ja, mit in der Special Edition mit dem Voll-Yoshi Amiibo. Ja. Ja, okay, das ist ziemlich cool. So ein kleiner gehäkelter Yoshi. Ist der wirklich gehäkelt? Der ist wirklich gehäkelt. Okay, das ist geil. Das ist eigentlich ziemlich cool. Den kriegst du in 3 Farben, in grün, blau und pink. Kannst du aussuchen? Nee, in der Special Edition ist ja ein Grün drin, aber die haben halt mit dieser Amiibo-Welle da. Ich wollte eigentlich nicht, aber Yoshi ist ja schon mein Lieblingscharakter und da. Ich wollte mir Woolly World holen, also habe ich mir jetzt einfach die Special Edition dann bestellt. Ja, das ist schon gespannt. Ja, das ist ganz aber cool. Wo wir gerade bei diesen ganzen Figuren sind, habt ihr gelesen, dass Lego jetzt da auch einsteigt mit diesem Lego Dimensions? Echt? Also auch wie Skylanders und Skylanders. Und ja, und das. unglaublich. Die werden damit so viel Geld verdienen. Oh, du kannst halt, Gott. Du kannst, ich weiß nicht, ob das ein Platzhalter ist, der Preis. Das Starter-Kit kostet 99 Euro für alle Plattformen, also Xbox One, PS4, Wii U. Und du hast halt nicht wie bei Skylanders halt schon dieses fertige Portal, wo du halt die Sachen, sondern du kannst musst es halt bauen. Selber bauen. Oh, cool. Du hast dieses Starter-Kit und dann baust du dir ein Portal und du kannst halt aus allen möglichen Lego-Spielwelten kriegst dann diese Figuren halt und stellst dir auch das Portal und kannst dann alles wild mischen. Ach, du spielst dann Lego Batman mit einem Herr-der-Ringe-Charakter oder Star Batman Wars, ist dann in einem Indiana Star Wars-Charakter. Völlig absurde Sachen wahrscheinlich und eigentlich waren die Lego-Spiele ganz cool. Mhm. So für die Plattform. Könnte auf jeden Fall. Hört sich aber auch nach einem Erfolgskonzept an. Ich will eigentlich nicht, aber. Ja, das ist eigentlich. Lego, das Ding, ey. Das verdammt. Mit Skylanders hat das angefangen. Ja. Und das läuft ja auch immer noch wie Hulle. Und da wurde mal getestet, wie das so ist, wenn die Spieler sich Figuren kaufen müssen, ja. die dann quasi in dem Spiel einsetzen können. Es hat funktioniert, dann hat Disney und Nintendo nachgezogen. Lego Nintendo hat nutzt das so gut wie gar nicht. Ja. Und bei Disney weiß ich nicht so genau, wie erfolgreich das ist. Aber gut, jetzt hat Disney halt Marvel aufgekauft. Vielleicht, wenn die jetzt noch irgendwie Spider-Man, die ganzen Marvel-Charaktere, Avengers und so weiter rausbringen als Figuren, dann wäre es vielleicht nochmal cool. Aber Nintendo, mich interessiert das zum Beispiel gar nicht. Nintendo nutzt es nicht, aber die Dinger sind ja. Die verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und die gehen bei eBay weg und da packst du dir einen Kopf. Und du kannst, glaube ich, einfach an den Figuren selber, oder? Und dass viele sich einfach nicht stellen. Nee, die sind aber doch. Ich gehe die nicht mal aus, die meisten Leute. Packen die nicht mal aus. Naja, so ist das mit den Nerds. Die packen die Sachen nicht aus. Die Skylanders. Ja, aber die genau diese Figuren sind ja dafür da, dass du die auspacken und dann halt auf dein Wii-Tablet-Dingsbums, auf deine. Aber es ist ja immer mit allem so, was eigentlich auch eine Funktion hat. Ne? So ein total seltenes Spiel hat ja auch die Funktion, gespielt zu werden. Aber wenn es unausgepackt ist, dann. Hat es mehr Wert. Ja. Geben wir dir recht. Das stimmt, das stimmt. Also ich folge halt irgendwie so diversen amerikanischen Instagram-Zocker-Accounts von irgendwelchen Gamern. Und die posten halt regelmäßig, ja, endlich habe ich die, was weiß ich, sechste Amiibo-Welle komplett. Und dann posten die Bilder, wo die irgendwie die halbe Wohnungswand voll mit Amiibo-Figuren haben, weil da inzwischen einfach schon 50 Figuren raus sind. Ich weiß nicht, wie viele, keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Walmart hatte einen goldenen Mario, den sie die nur exklusiv bei Walmart gibt. Ich weiß. Die kosten bei eBay 150 Euro. Die haben da die sind gezeltet total vor. Bescheuert. Vorm Laden. Die haben sich dann mit dem Schlafsack hingesetzt und so weiter. Und deswegen, Lego vollkommen ist bescheuert. Halt einfach auch so ein riesiges Ding und wir müssen uns nachher den Trailer einfach mal angucken, weil da schon alles Verrücktes in jeder Welt. Zurück in die Zukunft hast du da schon gesehen, du haben die angeteasert in Lego-Figuren. Ich habe ja den DeLorean schon zu Hause. Es ist einfach. Ja, das kann halt nochmal richtig hart einschlagen. So, Lego hat halt auch an alles irgendwelche Rechte. Sie können einfach jegliches Filmmaterial und so verwursten in irgendwelchen Spielen. Und wenn das alles zusammen ist, du kannst mit dem Batmobil durch Mittelerde fahren. Wie absurd wäre das denn? Und mit Batman Sauron töten. Ja. Was weiß ich? Ziemlich cool. Du kannst halt alles machen. Crossover-Nerd-Träume werden mit Lego auf jeden Fall. So. Definitiv. Ja, und die haben halt an allen Rechten, an allen großen Franchises, sag ich mal. Der Witz daran ist ja, Lego spricht ja nicht nur irgendwie Kinder an, sondern halt auch Erwachsene, weil die Erwachsenen auch schon als Kinder mit Lego gespielt haben. Genau. Deswegen gibt es auch gigantische Todessterne und Millennium Falcons für 300 Euro Überleg mal den Tumbler von Batman, der kostet, glaube ich, 500 Euro von Lego. Ist halt aber auch so ein Riesenteil. Ja, ist halt total cool. Das ist halt für die Erwachsenen Lego. Ja, stellst halt irgendwo hin, ne? Spielt's ja nicht mit. Naja, wir weichen hart ab. Auf jeden Fall. Achso, ja. Genau. Kirby's Adventure. Kirby, Wii, super, kaufen, auf jeden Fall. Wie lange hast du gespielt? Das weiß ich. Es waren, glaube ich, 8 Stunden und ein paar Minuten. Geht ja. 8,5 Stunden. Ja. Das kann man. Aber ich habe so nicht alle, also man kann halt so Teile sammeln und so weiter, aber schon relativ intensiv gespielt. Mhm. Also 8,5 Stunden. Aber für ein Jump'n'Run finde ich jetzt schon doch lange, gar nicht so wenig. Es hat schon gewisse Spielzeit. Als nächstes, was ganz altes, Streets of Rage 2 für Mega Drive. Das ist jetzt auch kein super Accomplishment. Anderthalb super, Stunden, sage ich. Ja, anderthalb Stunden, ja. Anderthalb Stunden passt das schon, ja. Cool. Ja, einer der besten Beat'em-ups aller Zeiten. Eines der besten Beat'em-ups aller Zeiten, würde ich fast sagen. Also die Musik von, wie heißt der nochmal? Yuzo Koshiro oder Yuzo Koshiro? Keine Ahnung, okay. Naja, ich mit den japanischen Namen. Naja, der ist wirklich ein Soundkünstler. Ja. Der hat halt unter anderem auch für, wie heißt die Serie auf dem SNES nochmal? Adventure Island? Super Adventure Island? Der Super Adventure Island 1 und 2. Gab es doch auch für ein Game Boy Adventure Island. Das ist richtig, ja. Ja. Aber er hat, glaube ich, Ja, insbesondere Super Adventure Island den Soundtrack gemacht. Und es ist halt einfach so ein Soundkünstler, also der wirklich bekannt alles raus ein guter Komponist und auch viel raus aus den Chips. Und ja, wir haben ja damals auch zu Zeit war schon viel, ja. gute Stücke von gespielt. Das ist ein gutes Stück, ja. Also ja. Gute Musik. Gute Musik. Ja, und ansonsten Spiele, halt so ja. Genau dieses 80er-Setting, eigentlich sehr prägnant getroffen, halt Neon. Und es ist halt schon ein klassisches Gebrawle, aber macht halt immer wieder Bock, denke ich mal. Wo du gerade bei Musik warst. Wie lange hast du gebraucht? So anderthalb ungefähr. Ja, okay. Hat, glaube ich, ein Continuum gebraucht oder so. Naja, nicht Stunden. Wochen. Wo wir gerade bei Musik waren, Guitar Hero kommt ein neuer Teil. Habe ich auch von gehört. Ja. Mit neuem Controller. Interessiert mich irgendwie mich auch nicht gar nicht. Nicht mehr so. Aber wir haben früher im Proberaum nur Guitar Hero gespielt. Super hart gezockt, auf jeden Fall. Ist auch nett, also ich hole das schon ab und zu auch nochmal raus. Echt? Ja, die Gitarre. Und also ich fand es auch schade, dass ihr Rockband verkauft habt oder was das war. Irgendwie. Ja, irgendwann war dieser Hype vorbei. Ich war auch irgendwie durch. Und ich hatte die Nase voll, ich brauchte Knete, hab gedacht, okay, solange das noch irgendjemand haben will, verkaufst du deine beiden Gitarren und alle Spiele. Through the Fire and Flames. Und ja, genau. Irgendwie jetzt im Nachhinein denke ich mir, war schon ziemlich witzig ab und zu. So ein Guitar Hero Abend, das hat schon Bock gemacht. Ja, das war klar, war das cool. Naja, aber gerade wenn man irgendwie wirklich tagelang geübt hat, um irgendwie das Solo von Bark at the Moon zu schaffen oder von Cowboys from Hell oder so auf der höchsten Stunde, dann Expert. Ist das schon ziemlich, ziemlich geil. Das hat dann auch nachher Spaß gemacht, als man besser geworden ist, ne, klar, aber dann ist halt die Frage, ist man noch so drin, wenn man das ein paar Jahre nicht mehr gespielt hat? Ich denke nicht, ne? Also überleg mal, wo wir im Proberaum die ganzen Sachen da nächtelang, ey, wir haben ja nichts anderes gespielt. Ja. Eigentlich bescheuert, wir hätten proben können und geile Musiker noch geilere Musiker werden können. Nein, wir haben einfach Guitar Hero gespielt. Naja. So ist das manchmal. So ist das manchmal. Das fördert ja zumindest auch ein bisschen Rhythmus. Ja, definitiv. Das stimmt. Nur so ein kleiner Einwurf. Ich weiß nicht, ob ihr gerade das Gezümpel im Hintergrund hört. Das ist unsere Katze Kaini, die gerade ein bisschen... dolle 5 Minuten hat und... mit einem Essstäbchen spielen. Kein Problem. Lasst euch nicht stören, wir lassen uns auch nicht stören. Genau. Dritter Titel war ein Remake, ein Port, wen wundert es, auf der PlayStation 4. Ich hatte ihn nicht auf der 360 oder PS3 gespielt. Sleeping Dogs von, wie heißen sie? United Front oder so? Wie heißen die Jungs? Die auch, Sleeping Dogs hat mir gar nichts. Die auch Mod Nation Racers gemacht haben. Naja. Ja. Sleeping Dogs ist, es ist eigentlich ein GTA in Hongkong. Ja, es ist kein GTA. Also, du spielst halt. Da wären wir doch eigentlich bei Yakuza, ne? Ich wollte gerade sagen, so ein Yakuza-Clone oder was? Nicht wirklich. Ja, es hat Elemente auch von Yakuza. Du kannst halt zum Beispiel auch Karaoke singen und so weiter. Aber du spielst halt. Wieder bei Guitar Hero eigentlich werden. So ein typischer John-Woo-Film, würde ich fast sagen. Du bist halt ein Undercover-Cop, der halt irgendwie. Ja, für die Polizei in die Triaden geht. Heißt Triaden in China? Oh, weiß ich nicht. Ja, ich habe es gesagt, Triaden halt, in China und Yakuza heißt es ja in Japan, ja. Ah, okay. Also in die Gangs geht und ja, und halt immer so diese Undercover-Geschichte da durchzieht. Also du musst halt, oder du kannst halt Cop-Missionen spielen, also wirklich auch offen als Cop spielen, aber du spielst halt auch den Bösewicht und versuchst in deiner Gang halt so hochzukommen. Es ist ein Open-World-Spiel, aber es überlädt einen nicht mit Optionen, man kann sehr gut der Story folgen und die Atmosphäre in Hongkong ist einfach fantastisch, also die Stadt kommt wahnsinnig glaubwürdig rüber, die Locations sind echt toll, die Synchro ist auch super, also die ist halt auf Englisch, aber zwischendurch lassen die mal was Kantonesisches einfließen, so sagen zum Beispiel du Arschloch dann auf Kantonesisch, anstatt auf Englisch. Und du hast halt so Kanto, Rap und Pop auch auf den Sendern. Das kennt man ja von Open-World-Spielen, wenn du die Gegend brauchst, dann, dass man einen Radiosender hat. Und ich mach das Ganze halt authentisch, ne? Finde das Ganze, ja, genau. Es hat mich halt von der Atmosphäre sehr gepackt, obwohl ich ja eigentlich kein Fan von Open-World-Spielen bin. Aber die Atmosphäre ist super, die Story ist gut. Wie gesagt, es hat John Woo-Film. Wie ein The Killer als Open-World-Spiel, würde ich mal fast sagen. Cool. Also auch Heroic Bloodshed, also. Ich muss ja auch sagen, eigentlich so diese GTA-Sache, das ist mir halt eigentlich zu viel Gangstertum, zu viel Sarkasmus, sage ich jetzt mal, aber ich kann durchaus schätzen, was GTA halt für dieses Genre gemacht hat. Es hat es quasi erfunden und perfektioniert und auch immer wieder aufs Neue revolutioniert. Aber eigentlich finde ich die Open-World-Spiele immer spannender, die was anderes sind und die nicht einfach nur stumpfes Gangstertum quasi verkörpern. Wie beispielsweise Deadly Premonition, was zu einem Anteil auch Open-World spielt, mit einer Echtzeit-Mission, die du nur zu bestimmten Zeiten halt erledigen kannst und einer echten Welt, wo du rumrennen kannst. Shenmue ist im Prinzip eigentlich sogar auch, eigentlich sogar der Vorreiter noch, ne? Ja. Zum Beispiel auch True Crime Streets of New York oder Streets of L.A. Das ist genau, Sleeping Dogs sollte ursprünglich True Crime Hong Kong werden, glaube ich, und wurde dann von einem anderen Entwicklungsstudio aufgegriffen. Das fand ich nämlich einfach vom Konzept her auch ganz spannend. Genau. Ich wollte noch ganz kurz was, also ich will jetzt nicht so super tief reingehen, also 16 Stunden habe ich gespielt und im Grunde genommen fokussiert sich das Game halt so auf so 2 bis 3 Missionstypen. Also es ist halt tatsächlich auch, ist auch ein Rennspiel, weil du auch in diese Underground-Racing-Szene einsteigst und hast halt auch dann optional unglaublich viele Rennmissionen und die sind wirklich cool, spielt sich wie so ein Need for Speed Underground, sieht auch so aus, würde ich sagen. Also dieses Neon-mäßige, dunkel und so. Und ansonsten hast du ein Kampfsystem, was quasi so Batman Arkham Asylum-mäßig ist, also so Brawler-Elemente, aber so mit Ausweichen und verschiedenen Tastenkombinationen. Kombo-System, du kannst halt Fähigkeiten lernen, weitere Schläge und so Martial Arts mäßig eben und zwischendurch haben die Missionen dann aber auch Shooter-Elemente, also dann wird halt auch schon mal mit schwerem Geschütz geballert. Und das macht es halt echt abwechslungsreich und ich habe die 16 Stunden sehr genossen. Viele haben auch 30, 40 Stunden rausgeholt aus dem Ding, wenn man alle Nebenmissionen und so weiter macht, Collectibles. Ganz tolles Spiel, kann ich empfehlen und soll... Ja, war schon in der PS3 360-Version wohl grandios und jetzt für Xbox One, PS4, PC. Ebenso empfehlenswert. Super Game. Wo du gerade bei Portierung und Remix warst, bei mir ist jetzt, wann war denn, vor 3 Tagen GTA 5 eingeflattert. Ja, eingeflattert heißt Steamcode aus Russland für 35 Euro. Nein. Weil Amazon bestellt. Also, irgendwie hatte ich Bock, so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Für die PS4 jetzt oder für PC? Für die PS4. Achso, okay. Hm. Ja. Ja, ganz cool so. Ja, so Los Santos ist halt 1:1 LA. Also wir waren ja letztes Jahr erst in LA. Kann man einfach nochmal schön den Urlaub Revue passieren. Ich bin auch einfach mal eine Stunde am Strand lang gelaufen und habe mich an diesem Santa Monica Pier, der da ja anders heißt, in die Achterbahn gesetzt und bin in der Achterbahn gefahren. Total bescheuert eigentlich, aber war halt... Da hast du dich richtig zurückversetzt. War einfach so der Urlaub, ja, nochmal. Okay, das ist ganz cool. Das ist wirklich cool gewesen, ja. Ich habe jetzt ein bisschen GTA, da ist ja dieser Online-Modus jetzt auch dabei. Das ist ganz, ich glaube, ich werde auch die Story so gar nicht spielen. Ich werde ein bisschen online da spielen. Da kann man, das ist auch ganz cool gemacht. So, man kann Raubüberfälle starten, wo man dann mehrere, also wenn wir 3 jetzt oder wir 4 spielen würden, bist du dann der Fluchtfahrer, Sarah. Der Dennis muss einen Überfall machen. Okay. Ich hatte letztens eine Mission, da mussten, einer war der Gefängniswärter undercover. Der musste dann einen Verbrecher in dem Bus irgendwie befreien und ich war dann der Typ, der das Flugzeug fliegen musste. Ich musste dann irgendwo in so einer Pampa landen, die einladen und dann wieder wegfliegen. Yeah. War echt cool gemacht so. Mit Teamspeak? Ja, du hast halt integriert dann den Chat dann, wenn du in diesen Raubüberfällen bist. Das sind dann so gesonderte Sachen, da kannst du die Online-Spieler suchen und dann kannst du diesen Raubüberfall mit Headset machen. Das ist echt ganz cool gelöst. Okay, klingt ganz spannend. Macht Spaß auf jeden Fall. Werde ich irgendwo wieder zwischendurch mal reinschieben. Ich glaube nichts, was ich jemals machen würde, aber... Nee, also ich sag mal, wenn man mit Leuten spielt, die man kennt, ist das definitiv ist das ja, so. Ich habe jetzt halt cool, erstmal nur so mit irgendwelchen Franzosen und Engländern, die dich dann angeschrien haben, weil die wahrscheinlich schon 100 Stunden gespielt haben und ich erstmal schön über Los Santos geflogen bin und gestanden und haben gewartet, aber... Ja, wenn man das mit ein paar Freunden spielt, denke ich, ist das schon richtig cool gemacht. Ja, okay. Man kann auch so Gangs gründen, so, dann haben dann halt alle diesen Gang-Tag irgendwie dabei und so. Ist auf jeden Fall auch wieder was ganz Komplexes. Und die Grafik ist halt echt wunderschön. Ja gut, klar. Ne? Das ist immer top-notch bei GTA. Ne? Ja, wird ja gerade auch auf PC nochmal gehypt, gefeiert, was wir gerade genau, ich glaube, nach dem Hype, ich habe wieder überall Videos gesehen und dann habe ich mir einfach gesagt, bestell den einfach mal für die PS4. Einen habe ich noch, bin ich aber noch nicht mit fertig. Resident Evil Revelations 2 habe ich jetzt 3 von 4 Episoden durchgespielt. Das ist ja in Episodenform diesmal erschienen. Der erste Revelations-Teil war ja auch schon in Episodenform, aber als komplettes Spiel released worden. Hast du den durchgespielt eigentlich, den ersten Teil? Ja, letztes Jahr. Auf der Wii U habe ich es durchgespielt. Auf der Wii U? Ja. Hast du den auf dem 3DS gespielt? Ich habe den auf dem 3DS mit dem Circle Pad gespielt. Und jetzt habe ich die PS4-Version vom zweiten Teil. Mir gefällt es gut, es ist halt... Resident Evil 4 Vibes, nicht Gameplay. Light, aber eben mehr in Richtung Grusel, Rätsel und weniger auf Action. Also ja, es ist zwar Resident Evil 4 von der Optik her, also hinterherlaufen und ganze Steuerung fühlt sich danach an, aber... Aber Gruselfaktor 1 und 2 eher, ne? Also so vom... Ja, so richtig gruselig ist auch nicht, aber... Ja, was Resident Evil halt, war ja nie so richtig gruselig, aber so diese Jumpscares sind halt schon drin und ist halt ein bisschen ruhiger einfach, das Ganze. Ja, den ersten Teil, da habe ich mir so mit 14, habe ich mir schon ordentlich in die Buchse gemacht. Ja, ich meine, es ist halt nicht so auf so einer psychologischen Ebene, dass man wirklich so Angst hat, wie bei einem Project Zero oder bei einem Silent Hill oder so. Ja, das ist halt mehr so ein bisschen in die Fresse halt, ne? Aber also mir gefällt auch den... Hattest du die Box-Version oder hattest du dir die Episoden jetzt runtergeladen? Nein, ich habe gewartet, bis die Box rauskam. Da sind ja zwei kleine Zusatzepisoden dabei, ne? Die zum Download gar nicht gab, ne? Ich glaube, in der Boxversion 2. Die gab es nur, wenn du den Season Pass gekauft hast. Ja, genau. Aber ja, das ist alles enthalten auf der Disc-Version. Und berichte ich nachher. Demnächst dann nochmal von. Ich habe Paddy spielt gerade dabei. Ich genau. Spielt gerade am Ende, oh mein Gott. Aber ja, ich finde schön, dass Capcom da trotzdem jetzt nochmal so eine Spin-off-Serie gestartet hat, die so ein bisschen. Filmischer ist, ein bisschen mehr Story macht und halt eben auch ein bisschen mehr... Kein Call of Duty-Verschnitt. Genau, kein Call of Duty-Verschnitt ist, wie teilweise Resident Evil 6 war, was ja wirklich einfach nur ein ekliges Spiel ist. Ja. Schlecht, einfach schlecht. Quicktime-Events und cineastische unnötige Kacke und was gar nichts mehr mit Resident Evil zu tun hat. Achso, Barry spielt man und Claire. Oh, okay. Ja, das macht mir alles ein bisschen reizvoller, weil ich ja doch früher harter Resident Evil Fan war, bis einschließlich Teil 4 und danach einfach mein Interesse an der Serie extrem abgeflacht ist, weil 5 schon einfach nur ein ganz billiger Klon von Teil 4 war und einfach nur schlechter per se. Setting hatte halt irgendwie Setting war so ein bisschen fragwürdig. Vor allem dieser zweite Charakter, wenn du das wirklich alleine gespielt hast, der war einfach strohdumm. Das haben sie leider weiter. Der war einfach nur doof. Also, ja, das kannst du alleine nicht spielen. Nee, ich habe tatsächlich mit einem Kollegen komplett durchgespielt. Ja, ich auch. In der Ausbildung hatten wir uns jede Woche immer mal so einen Nachmittag getroffen. Ich habe es alleine durchgespielt. Echt? Ja, ich finde super nervig. Nee, ätzend. Ich fand ja schon die KI von der Troller, die du bei, Entschuldigung, es ist, war jetzt nicht politisch korrekt, von dem von der Tochter des Präsidenten aus Resident Evil 4, die du retten musstest. Diese komische Beschützermission. Genau. Du hast halt öfter mal, ich meine, es ist ja immer so, KI ist auch wirklich so mit das Anspruchsvollste, was du als Programmierer bewerkstelligen können muss oder müssen kannst, besser gesagt. Und das ist schon wirklich, das immer ist schon anstrengend, hart, das vernünftig irgendwie zu machen. Eigentlich hat das am besten Team Ico gelöst, ne? Du nimmst das Mädchen an der Hand, ansonsten bewegt sich das nicht. Ja, eigentlich ja. Sonst du musst sie mitnehmen. Realistisch, ja, du musst sie mitnehmen. Ständig Befehle geben, bleib stehen, versteck dich oder komm mit. Und wenn sie mitkommen soll, bleibt die an irgendeinem Hindernis hängen und dann ist der KI-Charakter einfach zu doof, irgendwie da dran vorbeizulaufen, weil der halt einen geraden Pfad laufen möchte oder so. Es ist halt immer super schwierig. Habe ich bisher also nicht erlebt bei Revelation 2. Du hast halt auch immer jemanden mit dir laufen. Einmal bei Claire läuft Moira mit, das ist die Tochter von Barry. Und bei Barry läuft Natalia mit, das ist ein kleines russisches Mädchen, das so übernatürliche Fähigkeiten hat. Du kannst aber on the fly die Charaktere wechseln und die haben halt noch Zusatzfähigkeiten. Oder du spielst halt im Splitscreen mit einem Freund zusammen. Geht aber nicht online, ne? Es geht nicht online. Kannst nur Couch. Das ist ganz toll, Split. Finde. Ja. War ich richtig gut. Das finde ich ganz cool, ja. Das ist so richtig oldschool. Ja, oldschool halt, ja. Sorry. Dann muss ich das doch mal unbedingt anschauen, glaube ich. Gut. 6 hat mich echt super abgechannt. Dann gebe ich aber jetzt erstmal an Sarah rüber. Ich habe jetzt so lange gequatscht. Ja, ich habe ein bisschen vor mich hingeträumt. Ja, das macht gar nichts. Apropos Stichwort, rumgeträumt, Dreamfall. Ja, habe ich gespielt. Hast du gespielt? Ja. Sogar durch. Sogar durch, ganz genau. Ganz stolz. Und es ging auch relativ schnell für die Spieldauer. Ich glaube, weiß man eigentlich noch wie lange, wie viele Stunden? Ich meine, du hast was von 21 oder so gesagt oder sowas um den Dreh? Ich glaube, ich weiß nicht, das Spiel hatte auch keinen Counter, ne? Das ist aber du das hast es, glaube ich, nachher. Ja, stimmt, nee, ich glaube, es gab gar keinen Counter. Ja. Ne? Aber wir haben das so auf ungefähr 20, 25 Stunden geschätzt. Irgendwas dazwischen, genau. Und was ist innerhalb von wie 2, 3 Wochen? Ich habe das voll durchgezogen. Ja, ziemlich schnell, das hat dich ziemlich hart süchtig gemacht, ne? Total. Ja, hatte ich ja beim letzten Podcast schon mal erwähnt, dass es mir manchmal relativ schwer fällt, nach einem anstrengenden Tag mich noch aufzuraffen, was zu spielen. Was total beknackt ist, weil man dabei ja nur vom Fernseher rumsitzt. Aber ja, bei Dreamfall hat mich nichts gehindert. Ich hatte anstrengende Tage und habe trotzdem gezockt. Und ja, also es hat mich total begeistert, beeindruckt, in seinen Bann gezogen und ist meiner Meinung nach ein absolut empfehlenswertes Adventure. Lass uns ein bisschen über die Story am besten sprechen, weil das haben wir noch gar nicht getoucht oder wie soll ich sagen? Noch nicht drüber gesprochen. Genau. Ja, ja. Ja, also man spielt Zoe, das ist ein Mädel, was relativ, unzufrieden mit sich selber ist, so am Anfang der Geschichte, weil sie das Gefühl hat, dass sie viele Sachen nicht so richtig auf die Reihe kriegt und so weiter. Lebt sie nicht in Marokko? Ja, in genau. Zukunft, ne, genau. Sagen, also es ist ja die Zukunft, man erkennt aber so, also das Universum ist ganz verrückt, man wacht halt in so einem Haus auf und dann kann man nachher ein bisschen rumlaufen, das ist wohl Marokko. Die ganze Welt ist relativ stark miteinander verbunden, ihr Vater reist dann irgendwie mal eben schnell nach Südafrika und Casablanca und so, Rolle, also das ist halt alles überhaupt gar kein Problem. Da wird vollkommen selbstverständlich drüber gesprochen, dass man mal eben schnell den Kontinent wechselt. Und ja, also es gibt irgendwie so ein paar witzige Elemente, wie beispielsweise, dass man, wenn man in dem Dorf rumläuft, an einem Briefkasten vorbeiläuft und dann sagt sie, ah, das ist so ein komisches Ding, wo früher die Leute sich Nachrichten drüber haben zukommen lassen. Das fand ich schon mal ganz, ganz nett, direkt am Anfang. Und man kommt relativ gemütlich rein. Also man hat am Anfang schon ein bisschen Zeit, sich erstmal umzuschauen, zu orientieren, reinzufinden in die Welt, mit dem Charakter so ein bisschen warm zu werden, bevor es anfängt, wirklich loszugehen. Und auch mit anderen Charakteren, die später eine Rolle spielen. Die werden so ein bisschen leicht eingeführt und werden dann später so als Freunde von Zoe, ne? Und ja, vor allem im findet regulären da halt, Umgang. Vor allem findet da einfach auch wirklich eine Einführung statt. Es ist ja häufig so, dass man so ins kalte Wasser geworfen wird und dann wird einfach vorausgesetzt, dass man, ja, also, oder für einen Spieler fühlt sich das dann so an, als wenn man eine Vorgeschichte zwischen den beiden Charakteren vielleicht schon kennen müsste oder so. Und ich finde, das passiert sehr angenehm bei Dreamfall. Das also stimmt, ja. Auch die Verknüpfung zu der anderen Hauptcharakterin, April heißt sie? Richtig? Mhm. Die, April ja, aus, Ryan. Genau, die aus The Longest Journey ist. Ist auch das habe ich damals so empfunden, ja, man konnte sich schon denken, dass da gab es was davor, aber es war auch so, okay, es ist nicht zu wissen quasi, was davor passiert. Mhm. Ja, also genau, um jetzt vielleicht einfach mal zu verknüpfen mit April Ryan, also es ist so, dass dieses Mädel Zoe in ihrem täglichen Leben immer mal wieder plötzliche Botschaften bekommt, die auf Bildschirmen oder sonstigem auftauchen, die nur für sie sichtbar sind, wo ein kleines Mädchen auftaucht. Das hat mich so ein bisschen an The Ring erinnert im ersten Moment, die sagt, finde April Ryan, rette April Ryan und das ist dann so die Botschaft und das bringt Zoe dazu nachzudenken und nachdem sie für einen guten Freund und ihren Ex-Freund anfängt, einen Job zu erledigen, taucht sie immer weiter in diese Geschichte von ihrem Ex-Freund ein, die dann ja, das ist irgendwie schwierig in Worte zu fassen, mal eben so schnell. Die Geschichte von ihrem Ex-Freund führt letztendlich zu April Ryan. Das ist ein Charakter, der in einem vorherigen Spiel mal, ich glaube, der Hauptcharakter ist sogar, ne? Ja. Und genau. Es gibt quasi ja zwei Welten. Genau, es gibt zwei Parallelwelten. Ja. In der einen lebt April Ryan, das ist eigentlich auch ein Mädel, die aus der Welt von Zoe einfach geflüchtet ist in diese Parallelwelt. Und Zoe landet irgendwann halt dort und entdeckt dort April Ryan und das ganze Leben, was dort aufgebaut ist, diese Parallelwelt. Ne? Und das hat halt so diesen Fantasy-Touch eigentlich, kann man sagen, oder? Die ist so sehr von Zaubern und von... Genau, also es leben Zauberer und auch einfach andere Wesen in dieser Parallelwelt, also nichtmenschliche Wesen und das ist total interessant, aber nicht so sehr Fantasy, dass das vielleicht für jemanden, der nicht so viel damit anfangen kann, abschreckend wirkt. Also, vor allen Dingen nicht kitschig Fantasy-mäßig. Ja, genau. Ich habe mich da so an, ich sag mal, so klassische Parallelweltgeschichten erinnert gefühlt, wie Die unendliche Geschichte oder... kennst du das, wie heißt es, von Peter Straub und Stephen King, der Talisman? Das geht auch in diese Richtung, finde ich, falls das jemand gelesen hat. Ja, also typische Holbein oder vielleicht ein paar King-Geschichten oder sowas mit Parallelwelten, wo einer aus der Dark Tower-Serie unserer Welt, zum Beispiel, ne? Oder so in die Richtung, ne? Wobei Zoes Welt ist ja auch schon sehr, na gut, die ist halt sehr technisiert, ne? Sehr, sehr hochtechnologisch, Science Fiction, aber eben trotzdem so, dass man sagen kann, das könnten wir uns vorstellen, dass es in 20, dass 30 Jahren so sich so anfühlt. Mhm. Ja, genau. Und diese Parallelwelt, man hat halt wirklich, wie du gerade schon sagtest, erstmal den Eindruck, man ist in einer etwas mittelalterlicheren Stadt gelandet. Und dann halt mit diesen unterschiedlichen Wesen, die dann auch verschiedene Ortschaften in dieser Parallelwelt bewohnen. Das ist schon sehr interessant und man da gibt es viel zu entdecken. Und im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass sich diese beiden Parallelwelten in Gefahr befinden. In der Gegenwartswelt, da spitzt sich eine Situation zu, die sich auch auf die Parallelwelt auswirkt. Und das gilt es einfach zu retten und zu entdecken und überhaupt rauszufinden, was da die Problematik ist. Und es hat letztendlich so ein bisschen was, glaube ich, auch von dieser Big Brother-Thematik, ne? Mit dem beobachtet werden und dieses Eingreifen in die Gesellschaft und so. Das ist in der Gegenwart, in der Zoe lebt, schon ziemlich präsent. Ja, das und, stimmt. Ja. Das ist auch das, was finde ich... So Überwachungsstaat, ne? Ja, genau. Was das Spiel halt von der Story her am aller spannendsten macht. Das ist halt nicht einfach nur irgendeine x-beliebige Thriller-Thematik, wie jetzt, ich sag mal, jedes Quantic Dream-Spiel. Was ja vom Gameplay-mäßigen her so in die Richtung geht, ne? So ein bisschen 3D-Adventure. Stimmt, ja. Sondern es ist einfach eine Thematik, mit der man sich eigentlich, ich sag mal so 1984-mäßig auseinandersetzen sollte, weil man sich da schon längst drin befindet und man aber eigentlich viel zu wenig Respekt oder vielleicht sogar Angst davor hat. Ja. Gerade so diese neue Technologien und so weiter. Und das ist halt bei Dreamfall in der Zoe-Welt ist es ja so, genau. Dass es total logisch ist, einen Einzug erhalten hat in die Welt. Ja, und vor allem, da wird halt auch einfach mit gelebt, ne? Also da gibt es natürlich auch irgendwie diverse Kritikpunkte, aber man merkt halt schon und durch die Gespräche, die da miteinander geführt werden, dass es einfach zur Normalität geworden ist und dass keiner da Dinge so groß in Frage stellt, dass das, wie das jetzt bei 1984 zum Beispiel ist. Ne? Nee, aber ich finde trotzdem, also ich habe die Parallele jetzt gezogen, weil ich dachte, okay, die haben da ihre Handys und die sind super wichtig in der Zeit, weil ohne dein Handy kriegst du gar nichts mehr hin. Du hast da deine Cloaking-Devices und Hacking-Devices wie Apps quasi auf dem Handy, die du verwenden kannst. Und das ist halt eigentlich so, wie es heutzutage auch so ist, dass du halt ständig ohne irgendwelche Apps schon gar nicht mehr klarkommst. Ja, der Jeschke fummelt gerade am Handy rum. erwähne ich jetzt nur einfach, weil das ist so es normal. Es ist halt so vollkommen normal, ganz genau. Aber es ist halt auch im Spiel vollkommen normal. Und vor allem kommst du im Spiel auch ohne genau diese Technik nicht weiter. Also du benötigst zum Beispiel dein Handy und all die Funktionen, die deine Hackerfreundin dir da drauf aufgespielt hat, in unglaublich vielen Situationen, um zum Beispiel eine Tür zu öffnen. Sonst ist das Spiel einfach, ne, dann kannst du einfach nicht weiterspielen. Und das ist für dich als Spieler in dem Moment, bist du in dieser Zukunftswelt und es ist auch vollkommen normal. Also ja, nutzt es mit. Und deswegen habe ich, wie gesagt, gerade 1984 genannt, weil da sind auch, oder meinetwegen Brave New World, da ist halt auch Technologie total normal. Jeder ist da vollkommen dran, schöne neue Welt, altes Huxley, vollkommen dran gewöhnt, dass du halt mit der Technologie lebst und dein Leben mit der Technologie oder mit der Wissenschaft und mit dem Stand der Wissenschaft quasi verbesserst und erleichterst. Und im Endeffekt hast du ja immer einfach im Fortschreiten solcher Romane oder Geschichten jetzt hier bei Dreamfall auch dann den Punkt, dass du das irgendwann halt einfach, dass es überhand nimmt und dass du einfach da einen kritischen Blick drauf bekommst. Was ja eigentlich im Endeffekt auch wieder nur ein Spiegel vor dein eigenes Gesicht gehalten symbolisiert. Ja. Weil du dir eigentlich selber mal darüber Gedanken machen solltest, wie ist eigentlich dein aktueller Stand der Technik und findest du es eigentlich okay so? Ne? Ich meine, wir haben heute mit Überwachungsstaat, Datenklau oder überhaupt so Datenspeicherung etc. pp. Das ist ja irgendwie immer noch viel, viel Thema und solche Spiele finde ich halt deswegen spannend, weil die aktuell sind. Ich finde es hochspannend, also jetzt gerade, wo wir auch drüber sprechen, dass das Spiel ist ja auch von 2006, also auch fast schon 10 Jahre alt. Und jetzt so aus der Perspektive gesehen, wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Eindeutig nicht, genau. Also nee, viele Sachen davon sind schon... Genau, ja. Manche Sachen kamen einem etwas fremd vor, wie beispielsweise, dass jeder Haushalt da so eine kleine Art Roboter hat, die in Kuscheltierform verpackt ist. Das ist vielleicht noch etwas ungewöhnlicher. Aber eine Siri haben wir, ja, ein genau. Gerät, wo quatscht. Und viele Dinge stellt man da gar nicht in Frage. Da denkt man auch gar nicht weiter drüber nach im ersten Moment. Ne? So weit ist das ja auch gar nicht mehr weg mit diesen Robotern. Ja, ja, ganz genau. In Japan sind sie ja mit der Robotertechnologie unglaublich weit. Wir haben ja auch ganz viel in so Altenheimen schon, so Roboterhunde, die mit Fell, die, wo die alten Leute sich dann ein bisschen die streicheln können, die aber dann so im Endeffekt keine Pflege brauchen. Ja. Weil die älteren Leute dann wahrscheinlich vergessen würden, die zu pflegen. Ja. Ist ja schon... Wusste ich gar nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich habe irgendwann letztens mal eine Reportage gesehen, natürlich da für ältere Leute, gerade im Altenheim, weil die halt wenig Bezug haben zu den Leuten, die haben ja keine Zeit mehr, die können ja nur noch Essen bringen und alles, und so kleine Roboterhunde mit also so einem künstlichen Fell halt, die immer hinterherlaufen, die dann gestreichelt werden können von denen, damit die halt irgendjemand haben, mit denen die reden können oder generell irgendwas machen können. Naja, da sind wir echt noch nicht weit von entfernt. Ja. Ja, also um deine Frage von vor einer Weile zu beantworten, man kann das Spiel ganz problemlos spielen, wenn man The Longest Journey nicht gespielt hat, den Vorgänger. Es steht super für sich. Es gibt einfach mit der April gibt es so ein paar Situationen nur, wo man denkt, okay, das deutet auf etwas hin. Jetzt eigentlich genau. Nicht schlecht, ja. Es ist nicht so, dass es störend ist, aber es ist beispielsweise, die reist zu einem bestimmten Ort und ist offensichtlich schon mal dort gewesen, kennt die Bewohner und also das wird irgendwie vorausgesetzt, dass da ein bisschen Wissen vorhanden ist. Und das macht eigentlich auch neugierig, klar, ne? Weil man dann irgendwie sich vielleicht auch in vielen Situationen, habe ich mich zum Beispiel gefragt, was hat April dazu gemacht, wie sie heute ist, weil sie wird da schon als verlorene Heldin so ein bisschen dargestellt. Also sie hat offensichtlich irgendwie in ihrer Vergangenheit, nachdem sie in die Parallelwelt gekommen ist... Wie heißt die eigentlich nochmal? Hast du das noch im Kopf? April Ryan. Nee, die andere Welt, die hat ja auch einen Namen, ich komme aber jetzt gerade auch nicht drauf. Die beide Welten haben einen Namen. Beide Welten haben eigentlich reguläre ist Namen. Ist das so? Also sie hat offensichtlich mal was Großes geleistet und sich gegen jemanden aufgelehnt und damit auch ja, vielleicht ein Volk gerettet oder ähnliches. Und das wird alles nur so ganz leicht angedeutet. Wenn man den Vorgänger nicht kennt, weiß man nicht, was passiert ist. Aber es steht für mich fest, dass ich den Vorgänger spiele. Also das Dreamfield hat mich so stark begeistert und beeindruckt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Vorgänger ganz furchtbar schlecht sein kann. Kannst du mir nochmal, ja, du musst mir nicht das Ende sagen, aber hattest du das Gefühl, das war rund oder war da tatsächlich noch so eine Art Cliffhanger? Ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Nee, Cliffhanger war das nicht. Also, naja, was heißt, es war kein Cliffhanger? Es ist nicht ganz abgeschlossen. So, es ist nicht ganz abgeschlossen. Es kann sein, dass da noch was kommt. Nee, es kommt, da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Ja, genau. Es gab ja die Kickstarter-Kampagne zu Dreamfall Chapters vor einigen Jahren und die erste Episode ist ja auch schon erschienen. Ach, dass du mir das nicht gesagt hast, dass es in Episodenform ist? Genau, ja. Okay. Und bisher auch leider nur für PC Computer, und halt, wie gesagt, nur eine Episode. Ich glaube sogar nur für PC, nicht mal für Mac, ne? Nee, glaube bisher noch nicht. Nee. Ja, ich habe es jetzt tatsächlich nicht auf dem Computer, sondern auf der Xbox gespielt. Und aber es ist ja doch eher auch ein Computerspiel. Gab also The Longest Journey. Man ist, merkt halt total, dass es ein Port ist. Aber The Longest Journey kannst du nur auf dem Computer spielen, aber ich fand es trotzdem super angenehm auf der Xbox. Ja, also kein schlechter Port im Sinne von, also technisch war der ja völlig sauber. Nee, man merkt, ordentlich. Aber es ist so klassisch wie jetzt, ich sag mal, bei so Spielen wie, wie man es auch bei Oblivion oder sowas merkt, meinetwegen auch bei Fallout 3, dass die Steuerung, wo du einfach ein merkst, dass die Steuerung absolut für PC optimiert wird. Oder wurde. Und wenn du es dann auf der Konsole spielst, denkst du, ist irgendwie hakelig und hölzern und seltsam. Und dann denkst du, wenn du das jetzt für einen PC spielen würdest, mit einer Maus und Tastatur, wäre es eigentlich angenehmer. Und den Eindruck habe ich bei Dreamfall auch, aber es ist nicht negativ, weil du halt da, im Gegensatz zu Oblivion oder Fallout, einfach nicht so extrem auf Präzision und Genauigkeit und Timing irgendwie gehst. Ja. Das spielt ja einfach keine Rolle im Prinzip, weil du halt keine Shooting-Passagen hast oder irgendwelche Kampfpassagen. Man hat ein paar Kampfpassagen bei Dreamfall, die sind auch äußerst nervig und extrem bescheuert. Sind sie vollkommen unnötig. Hölzern und ja. Aber es sind glücklicherweise wirklich nicht viele und dann ist das auch in Ordnung. Kurze Empfehlung noch von mir, wer jetzt irgendwie Interesse hat an der Serie oder an dem Universum. The Longest Journey kann man ganz hervorragend bei Good Old Games erhalten. Ne? Das ist ja diese Plattform, die dann quasi alte PC-Spiele so anbietet, dass sie auch auf aktuellen Computern läuft. Und die übrigens jetzt ganz viel auf Deutsch auch haben. Die sind letztens irgendwie mit einer deutschen Seite online gegangen. Hm, okay. Waren Versionen nie in Deutsch sonst, die sie angeboten haben? Ich glaube, das waren immer nur die amerikanischen Versionen. Ich hatte letztens irgendwas gelesen, dass die jetzt ganz viel in Deutsch auch anbieten. Polnisches Unternehmen, was ja auch mit CD Projekt irgendwie zusammenhängt, die Witcher-Serie machen, ne? Die hängen halt zusammen irgendwo. Genau. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ja, da runterladen und die Xbox-Version läuft auch auf der Xbox 360, das wollte ich auch noch kurz erwähnt haben. Oh, okay. Weil wir haben es damals sogar auch so gespielt. Ach so, ja, die Dreamfall, das Dreamfall-Xbox-Spiel kann man auf der Xbox 360 spielen, das meinst du. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und es gibt es auch im Xbox 360 Download Store. Als, genau, richtig. Die Welten übrigens. Ja, das, empfehlenswert, ja. Die Technologiewelt hieß Stark und Stark, die genau, ja, mittelalterliche Welt Arcadia. Ah, super. Ja, ja, ja, hätte man drauf kommen können. Ja. Ja. Jo, immer während des Spielens musste ich an Knights of Arabia denken von Camelot. Das ist ein Song von Camelot, von so einer Power-Metal-Band. Und den hatte ich halt immer im Ohr, weil Arabia so ausgesprochen wie Arcadia in dem Spiel ist. Ich musste immer daran denken, weil das einen starken Refrain hat, der Lied. Der Song. Der Lied, Alter. Der Lied. Jetzt jeder parallel einmal nach googeln oder so. Knights of Arabia von Camelot. Ein gutes Lied. Und vor allem Dreamfall spielen. Viel wichtiger. Ja, viel wichtiger. Fall, ja. Und du bist aber ja auch schon mit deinem dritten Titel schon sehr weit fortgeschritten. Mhm. Das ist Nier. Dritter? Ist das erstmal Dritter? Das ist ein Dritter, ja. Ah, ich möchte gar nichts hören, muss ich auch noch spielen. Ich gehe raus. Nein, nur technisch vielleicht kurz. Oder ja, ich sag auch nur ganz kurz was, weil beim nächsten Mal habe ich es ja durch und dann. Dann komme ich nicht. Ich bin schon fast durch. Also nach Dreamfall habe ich erst gedacht, was kommt jetzt? Was sollst du spielen? Was kann da rankommen? Okay, nimmst du auch was anderes Gutes mit einer Story? Und dann bin ich halt bei Nier gelandet. Ja, also mein erstes, nennt man es Rollenspiel? Es ist definitiv eine Action-RPG. Ja, ich habe noch nie eins vorher gespielt. Ich kann aber so viel sagen, dass ich am Anfang wirklich ziemlich blöd mich angestellt habe. Und dass es jetzt, wo ich zu 90% durch bin, würde ich mal sagen, ich habe das ganz gut gemeistert bisher. Durchaus. Ja, es gab irgendwie viel Gefluche, viel Geärger, aber... Aber auch so Momente, in denen man richtig stolz sein kann, ja. In denen du richtig stolz warst, nach richtig krassen und harten Bosskämpfen, die du so in der Form einfach vielleicht noch nie so richtig gemeistert hast. So richtige Bosskämpfe, die auch eine Dreiviertelstunde gedauert haben oder so, die wir, sag ich jetzt mal, Herr Jeschke, Paddy und ich, irgendwie doch schon häufig erlebt haben, weil wir halt jahrzehntelange Zockerfahrung haben, viele Spiele schon in der Art gespielt haben und irgendwann ist es halt eher, ich sag mal... Routine abspulen. Routine, genau so. Naja, okay, ich weiß, ich muss jetzt einen Boss besiegen, das dauert ein bisschen, der hat halt irgendwie mehrere Phasen. Ich muss erstmal die Muster rausfinden, wann kann ich den angreifen, wann muss ich mich verstecken oder so, oder mich ducken. Und das ist für uns eher so ein bisschen Analyse und Routine. Und für dich war es ein richtiges Abenteuer, glaube ich. Und deswegen war das doch echt spannend. Ja, vor allem war das halt einfach ein Spiel mit Entwicklung und wo ich einfach... was mich insofern halt vor allem auch begeistert hat, dass das das erste war seiner Art, was ich selber spiele. Ich habe das immer nur bei euch gesehen. Ne? Ich möchte jetzt auch zur Story eigentlich noch gar nichts sagen, weil der Herr Jeschke das ja noch gar nicht angefangen hat. Ich sage nur so viel, dass ich dafür, dass es ein Rollenspiel ist und von dem, was ich von euch immer so mitbekomme, weil ich ja selber noch kein anderes gespielt habe, finde ich die Dungeons sehr, sehr, sehr, sehr angenehm. Es ist unglaublich abwechslungsreich. Man hat immer unterschiedliche Gegner. Die sind super schön aufgebaut. Man hat, es ist eine unglaubliche Vielfalt an Dungeons und freu dich drauf, nach dem, was du bisher so gespielt hast. Und vor allen Dingen, jeder Dungeon ist halt nicht einfach nur stumpfes Dungeon-Gecrawle, einfach nur im Dungeon rumlaufen und Gegner besiegen, bis du am Boss bist, sondern jeder Dungeon hat halt ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, eindeutig. Irgendwie ein Dungeon hat ganz viele Rätsel, da musst du eher Rätsel lösen, als dass du Gegner besiegst. Ein Dungeon hat dann meinetwegen mehr Kletterpassagen, wo es dann wirklich fast eher Jump'n'Run, Tomb Raider, Geschicklichkeitsbetont abläuft. Dann gibt es einen Dungeon, kann man vielleicht vorwegnehmen, weil es halt kein Story-Spoiler ist. Man merkt wohl, Dennis hat das Spiel auch gespielt, der redet nämlich viel mehr als ich. Ja, ich habe auch lässt mich gar nicht zu Wort kommen. Was wolltest du sagen? Wir diskutieren doch hier, wir sind eine Diskussionsrunde. Und in dem Fall ist es ja so toll, oder weil wir drei haben es fast schon durch, oder beziehungsweise ja, Dennis und ich haben es durch, du bist jetzt dabei, der Jeschke kommt das weiter zu, dann haben wir einen Titel, wo wir wirklich alle auch dann... Das wird spannend, ich glaube, die Podcast-Folge wird spannend, wo wir uns alle mal richtig über Nier auslassen können. Dann sollten wir es vielleicht jetzt erstmal dabei belassen, dann warten wir nämlich auf diesen Moment, oder? Okay. Ich möchte keinen Wassertempel. Verratet mir, ob dein Wassertempel ist. Du meinst ein Wassertempel im Sinne von, dass du unter Wasser auch schwimmen musst oder sowas? Nein, gar nicht. Sehr gut. Dann spiele ich halt durch. Ja, Wassertempel sind ja schon auch die meist gehasstesten Environments. So, wer sich sowas ausgedacht hat, ey. Ja, ich finde auch Ocarina of Time. Wassertempel und die sind immer nervig. Oder ich finde, in dem Spiel kann man Game Design technisch neben der Story, die halt einfach grandios ist, eigentlich auch nichts vorwerfen, weil es einfach. Nee, ganz wenig. Geiles. Ja. Warum? Wir warten es einfach. Wir machen, glaube ich, einen Nier-Cast. Ja, würde ich auch fast das genau. Alle durchgespielt haben. Weil, jeder seine eigenen Erfahrungen, persönlichsten Highlights irgendwie mal kurz anleuchten kann. Ja. Oder so. Das wäre wirklich ganz toll. Ja. Und das Spiel hat es definitiv verdient, mal richtig im Mittelpunkt gerückt zu werden. Im Mittelpunkt zu stehen, weil das so fantastisch ist. Ja, der Dennis hat nämlich sogar eine unserer Katzen, wie ihr vielleicht vorhin kurz gehört habt, nach einem Charakter des Spiels benannt. Ja, genau. So gut ist es. Ja, dann muss ich ja nochmal ran. Das wird bestimmt jetzt auch ein bisschen länger dauern. Ich habe noch ein kleines Thema von gestern. Können wir aber gleich auch noch machen. Mach du erstmal. Zum Abschluss oder? Ja, machen wir zum Abschluss. Okay. Rundet die ganze Sache, glaube ich, ab. Schön. Okay, ja, also ich habe ja doch noch auch neben den ganzen Nicht-Listentiteln meinen fünften Listentitel beendet. Das war Tales of the Abyss auf dem Nintendo 3DS, was ein Remake eines PlayStation-Spiels ist. Und ich glaube, der 9. PS2, oder? PlayStation 2, so meinte ich euch. Ja. Ich glaube, der 8. oder 9. Hauptteil der Tales of Serie. Vielleicht drei Sätze zur Serie. Es ist ja eigentlich so die drittbekannteste RPG-Serie in Japan, würde ich sagen. Die dritterfolgreichste. Ist erst 95 ins Leben gerufen worden und zeichnet sich halt eigentlich durch 3 bis 4 Dinge aus und hebt sich ab von anderen RPG-Serien. Also einmal definitiv das Echtzeitkampfsystem, was halt eigentlich sich spielt wie ein Beat'em'up, würde ich sagen. Die Möglichkeit, das geht beim 3DS nicht, aber an einer stationären Konsole tatsächlich das komplette Spiel mit bis zu 4 Freunden durchzuspielen gleichzeitig, wo das jeder ein Party-Mitglied spielt, wirklich aktiv spielt. Das finde ich durch nicht rundbasierten, sondern halt Echtzeitkampf. Echtzeitkampf, also du hast ja quasi so 3 Tasten, Blocken, die Arts, die entweder magisch sind oder besondere Waffen, Kombos oder Specials, je nachdem, was man halt für einen Charakter spielt, und dann normale Angriffsschläge. Und dann definitiv immer halt sehr, sehr Anime-Style-mäßig. Es gibt auch immer wirklich animierte Sequenzen, die also wirklich auch von Anime-Künstlern designt wurden, und die gehen dann immer so über in Spielgrafik, in Spielsequenzen. Und zu guter Letzt finde ich halt diese Skits genannten zusätzlichen Zwischensequenzen ganz toll bei der Serie. Und zwar, man kennt es ja bei RPGs, man hat Story, man unterhält sich und so weiter. Also, ne, das läuft dann quasi selbst ablaufend ab. Und bei Tales ist es halt so, dass oft dann zu den Situationen, in denen sich die Charaktere befinden, man die Möglichkeit hat, optional nochmal ein Gespräch sich anzuschauen. Und zwar wird das dann so in Form der Gesichter, die einfach so nur so quasi sprechen, dargestellt. Und seit Tales of Vesperia sind die auch nochmal voll vertont. Das heißt, du hast halt eine unglaubliche Menge an... diese Skits, zusätzliche Skits sind alle vertont, ja. Bei Abyss war es noch nicht so. Da sind halt die normalen Dialoge vertont. Symphonia musst du es auch noch lesen, ne? Ja. Musst du auch noch die Skits lesen, ja, genau. Symphonia war auch vor Abyss rausgekommen, aber das nur so nebenbei. Und jetzt gehe ich dann mal ein bisschen. Ja, ist so. Ja? Symphonia gab es ja von GameCube. Da gab es ja den 3DS noch gar nicht. Ach so, von PS2. Ja, PS2 war ja Abyss. Richtig. Aber okay. Ja, und diese Skits, die sind ja optional, ne? Die sind optional, ja. Also geben die eigentlich Dialoge, nichts die außer Hintergrundstory, ne? Ja, und vor allem, was halt so schön ist, die bringen so eine Dynamik in die Charaktere, in die Party rein. Und du hast halt auch eine Party, die besteht nicht immer nur aus 4 Leuten. Also du kannst dich zu 4 zusammenschließen, aber meistens ist man zu 6, 7 oder 8 unterwegs und kannst dann deine Kampfparty selber zusammenstellen. Aber in diesen Skits oder in diesen Zwischensequenzen interagieren immer alle miteinander. Und das finde ich einfach, das kenne ich bei keiner anderen RPG-Serie, dass man halt so ein wirklich... ja, so eine Interaktion hat und dadurch auch irgendwie viel mehr in der Geschichte drin ist. Deswegen würde ich sagen, ist es auch so, dass die Serie inzwischen, ja, meine Lieblings-RPG-Serie geworden ist. Zusätzlich kommt halt tatsächlich, dass die Geschichten eigentlich sehr tiefgründig auch sind und auch teilweise sehr politisch-philosophisch sind. Also bei Tales of the Abyss geht es um Luc von Fabre. Der Name ist schon wieder ganz gut, ja. Der ist ein Aristokratensohn, der lebt auf so einem Schloss, der ist Neffe eines Königs oder Kaisers, ich weiß nicht mehr, also so ein Herrscher sozusagen. Und er wird bei einem Kidnapping-Versuch zum ersten Mal aus seinem Umfeld, aus einem normalen Umfeld rausgeholt, versehentlich eigentlich. Der ist halt aus diesem Manor, wie war es auf Deutsch? Ich weiß nicht, ja. Herrschaftshaus, ja. Nie rausgekommen und er hat auch keine Erinnerung an seine Kindheit. Ich spoilere nicht sehr viel, weil nach 4-5 Stunden wird schon klar, dieser Luc von Fabre ist ein Replikant eines Menschen und auf dieser Ebene wird quasi auch ein bisschen die Geschichte vorangetrieben. Also es geht darum um Wissenschaftskritik, es geht darum, die Welt basiert auf einer Prophezeiung, der sogenannte Score. Das heißt, die Menschen in dieser Welt leben eigentlich alle nach dieser Prophezeiung. Und es gibt da eine Rebellengruppe, die sagt, das ist nicht okay und das funktioniert so nicht und wir müssen dem Ganzen entfliehen und ausbrechen. Und da kommen diese Replikanten ins Spiel. Es ist unglaublich komplex, da jetzt in die Tiefe reinzugehen, aber ich will das so ein bisschen ankratzen. Der Titel kommt in diesem Fall gar nicht von ungefähr, weil Abyss Abgrund spielt auch hier eine Rolle, weil die Welt ist zweigeteilt. Es gibt halt eine Oberwelt im Sinne von, die ist am Tageslicht und die heißt glaube ich auch Outer Lands oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Und es gibt eine Unterwelt, die heißt The Cliffoth. Cliffoth? Cliffoth? Ja, genau. Und das heißt, man muss sich das wirklich vorstellen, als wenn die Erdschicht 2 Ebenen hat und oben eben alles strahlt, sonnig und so weiter und unten leben auch Menschen noch ein paar im Zentrum der Welt quasi, aber unter der Erde mehr oder weniger. Und sind die denn dann auch irgendwie so verarmt und wollen eigentlich nach oben? Nein, das sind quasi die Hüter dieses Scores, dieser so, Prophezeiung okay. quasi. Sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt, dass mich das sehr, wenn ich mal kurz eingreife. Ja, gerne, bitte. Hätte mich sehr an diese klassische Rollen- oder Schichtverteilung in vielen japanischen Geschichten erinnert, wie jetzt zum Beispiel auch bei ach Mist, jetzt fällt mir der Name des Animes nicht mehr ein. Es gibt einen ganz klassischen Anime-Film, da geht es genau um sowas. Einige Hayao Miyazaki-Filme haben so eine ähnliche Thematik und auch diverse Spiele haben das schon mal irgendwie angekratzt. Es scheint wohl irgendwie so ein japanisches Ding zu sein, so dieses Unterwelt und Oberwelt. Und die Unterwelt ist halt so da, wo die, weiß nicht, ne, wo die ärmeren Menschen leben und die Oberwelt schmeißt ihren Dreck in die Unterwelt, so, ne, ja. vom Konzept her. Aber es scheint ja jetzt nicht per se so zu sein. Nicht per se so zu sein, nein. Ich erzähle noch einen kurzen Handlungsstrang, weil er noch so ein bisschen Hintergrund gibt, so wo, in welche Richtung das geht. Und zwar ist eigentlich von Anfang an gar nicht so richtig klar, wer der Antagonist ist. Das entwickelt sich eigentlich eher so Stück für Stück. Dieser Luc von Fabre ist halt, wie gesagt, wirklich der Hauptcharakter und der ist eigentlich auch sehr, sehr unangenehm am Anfang. Ist wirklich so ein arrogantes, verwöhntes Blag, sage ich mal, dem auch eigentlich so die Umwelt total egal ist. Aber ab einer bestimmten Situation wird er quasi missbraucht dazu, eine Stadt zu vernichten. Und diese Stadt stürzt dann ab in den Cliffoth quasi und ab diesem Moment plagen ihn halt unglaublich Gewissensbisse und er versucht halt irgendwo mit sich selber klar ins Reine zu kommen, erstmal diese Sache überhaupt zu verarbeiten, die er da zwar unwissentlich, aber letztendlich ja doch gemacht hat, und diese tausende Menschenleben, die ihm da, ja, sag mal, jetzt denke ich gerade, die er auf seinem Gewissen hat, ja, genau. Quasi, genau. Aber gleichzeitig eben auch in diesem Replikantensein klarzukommen. Das ist eigentlich bis zur letzten Minute eine Thematik, dass er halt, ja, damit zu kämpfen hat und einfach damit hadert, ein Replikant zu sein. Und ja, ihr merkt schon, das Ding hat thematisch wahrscheinlich für 3 Stunden Gesprächsbedarf. Ich will es jetzt aber auch dabei belassen. Ich gehe noch ein bisschen auf die Technik ein. Ich würde tatsächlich, wer jetzt Interesse daran hat... Wie lange hast du denn gebraucht? Genau, das ist schwer zu sagen. Ich hatte also einen Spielzeit-Counter von 46 Stunden und der 3DS sagt insgesamt über 51 Stunden. Jetzt genau deswegen. Aber gut, der DS, der nimmt ja auch die Menüzeit und alles mit. Gut, aber vor allen Dingen nimmt er mit die Abstürzte, wo ich nämlich... Okay. Ja, gut. Also eher schwacher Port-Technik von der PS2. Also ich habe nicht gelesen, dass jeder diese Probleme hatte, aber ich habe gelesen, dass andere auch diese Bugs hatten auf der Weltkarte, dass ab und zu dann einfach das Spiel komplett abstürzen, wenn man halt einen Savepoint mal liegen lassen hat, für eine Viertelstunde wieder nachzuzocken. Gut, ich habe auch teilweise Bosse 2-3 Mal spielen müssen, die Spielzeit... nimmt das Spiel auch nicht mit. Ja, genau. Aber dein 3DS quasi. Der 3DS, also ich werde irgendwo zwischen 46 und 50 Stunden, vielleicht sind es 48 ohne die Abstürze. Aber wie gesagt, das Problem hatte ich bei Legend of Dragoon auch. Das ist wahrscheinlich den alten CDs verschuldet. Ich hatte ab und zu einfach mal ein paar Abstürze. Also dann auch mal 1-2 Stunden noch drauf gegangen. Ansonsten, ja, wie gesagt, also eigentlich würde ich die PS2-Version empfehlen, wobei die ja nur in den USA erschienen ist und von daher jetzt auch nicht für jeden wahrscheinlich zockbar ist. Aber eigentlich, ja, die ist halt technisch schon noch ein bisschen besser mit 60 Frames und anstelle 30 beim 3DS und eben die Möglichkeit zu 4 zu spielen oder zu 2 oder wie auch immer oder zu dritt. Und ich würde halt persönlich unglaublich gerne mal in Tales of komplett mit 3 Kumpels spielen. Ich glaube, das ist bestimmt ein Riesenerlebnis. Ich hab tatsächlich mal Tales of Symphonia, habe ich glaube ich mal mit dem Alan angefangen. Dann haben wir mal über mehrere Abende verteilt, irgendwie immer mal wieder weitergespielt. Und wir hatten glaube ich auch so... Ja, nicht wahnsinnig viel, aber vielleicht mal so 10 Stunden oder so haben wir, glaube ich, auch schon mal gemeinsam einfach gezockt und fanden das eigentlich durchaus ansprechend und angenehm, das zu zweit zu spielen. So die ganzen Story-Schnipsel zu spielen, das machte Spaß, aber auch die Kämpfe gemeinsam zu bestreiten, ist halt super. Ja, ne? Ist cool, also das macht die Tales-Serie schon sehr gut. Muss man sagen, es funktioniert schon gut. Wer es zu viert ist, weiß ich natürlich nicht. Ist natürlich immer ein bisschen mehr Aufwand. Man findet eigentlich, wenn nicht jeder den gleichen Beruf hat und die gleichen Studenten oder so, Zeit, die irgendwie zusammenhauen, dann ist es schwierig, irgendwie immer die gleichen Leute zusammenzurotten für sowas. Ich hatte auch schon Ewigkeiten mal vor, mit Leuten mal Secret of Mana durchzuspielen, aber ist halt immer schwierig, sowas. Gerade bei so einem Brecher-Game. Ne? Ja, klar. Ja, also genau, 50 Stunden mit Kumpels, das ist, glaube ich, echt, das geht vielleicht als Schüler, als Student oder so dann irgendwie, ne? Ja. Aber ja, das soll es, glaube ich, erstmal dazu gewesen sein. Von den bisherigen Tales-Spielen, die ich gespielt habe, würde ich sagen, schon fast das zweitliebste bisher. Echt? Ja, weil es einfach die Story ist aber auch sehr spannend. Ist, ja. Welcher ist dein Lieblingsteil? Tatsächlich Tales of Graces, wobei Graces. Das eigentlich einen sehr märchenhaften Ansatz hat und eigentlich eher so ein niedliches Spiel ist. Aber da mochte ich die Charaktere auch unglaublich gerne. Und dass man halt als Kinder anfängt, dann als Jugendliche weiterspielt, einen zweiten Storyteil. Und das fand ich einfach auch sehr, sehr, sehr schön und sehr gut, ja. Ich bin gespannt. Eigentlich liebe ich alle. Ja. Ich habe ja Xillia noch auf der Liste. Ich habe Vesperia noch auf der Liste. Da bin ich gerade dran, habe 21 Stunden weg. Und Symphonia habe ich ja noch auf der Liste. Ich bin echt gespannt. Symphonia hatte ich mal vor zig Jahren relativ weit gespielt. Ja. Auf dem GameCube? Ja. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie mir Xillia gefallen wird. Ja, Xillia fand ich auch echt großartig. Ja. Wobei, das ist ja auch schön an der Serie, das macht sie ja ein bisschen wie Final Fantasy. Also, sie hat ja sowohl diese High-Fantasy-Settings mit Drachen und Rittern und bla bla bla, aber als auch Technologie. Ja. Und also das war jetzt so ein bisschen Steampunk-like angehaucht. Also es gab so also Luftschiffe mit Rauch und Dampf und Gedönse, aber auch so... Städte, die so in diese Richtung designt waren. Und Dazu ja. sei jetzt auch nochmal gesagt, kurz, einfach weil es interessant ist, finde ich, für jeden Tales-Interessenten, Leute jetzt, Zuhörer von uns, die jetzt vielleicht das erste Mal von der Serie überhaupt hören oder vielleicht Bock drauf haben und jetzt nicht unbedingt ein GameCube oder meinetwegen 3DS haben, sondern vielleicht eine aktuelle Konsole, eine PS3, also dafür gibt es zum Beispiel Tales of Zillia und Vesperia gibt es für Xbox 360. Genau, ne? Zillia 2 gibt es noch für die PS3, es gibt ja diese schöne Compilation. Und genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus, genau. weil ich mir die Tage geholt habe, die Compilation von Tales of Symphonia und Tales of Graces und Graces F, ne? Nee. Tales of Symphonia, Tales of Vesperia und... Symphonia, Dawn of the New World. Ach ja, genau, der Wii. Ach so, ja, der Wii Graces F ist quasi der Teil, der da drauf ist, ne? Aber... Genau, die drei. Ja. Also Dawn of a New World, Symphonia und Graces F. Ja, also drei Spiele für 20 Euro und das ist natürlich ein super Ding eigentlich. Das ist natürlich ein Knaller, ja, genau. Für die PS3 nochmal als Compilation zusammen rausgekommen. Habe ich mir zugelegt, weil ich damals Symphonia für den GameCube hatte und auch wieder verkauft habe, weil ich irgendwie gesagt habe, ach komm, Rollenspiele, keine Zeit, spielst du wahrscheinlich doch nicht mehr und das ist totaler Quatsch, ich muss mir einfach nur Zeit nehmen und ich habe auch jetzt bei Breath of Fire, egal wie trocken das ist, aber gemerkt, wie sehr ich eigentlich doch Rollenspiele mag, früher als Döpke irgendwie immer auf dem Super Nintendo doch auch sehr gerne gespielt und Final Fantasy gespielt und deswegen dann doch mal jetzt die Compilation gekauft, weil ich halt Symphonia auch toll fand. Ja. Und auch weil du einfach die Serie so extrem abfeierst und deswegen habe ich gedacht, okay, das lohnt sich schon. Drei Spiele für 20 Euro ist echt ein unschlagbarer Knaller, das machst du mal mit. Ja, gerade die Spiele, also so ein Symphonia für einen Cube kriegst du also nicht unter 40 60, Euro. 60 inzwischen? Mittlerweile glaube ich sogar schon 60 Euro. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so. Naja, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, das sind vielleicht... Wenn man nur Story durchspielt, irgendwie schon 100 Stunden Spielzeit, die drei Games, und wenn du dann noch Sidequests und so machst. Klare Kaufempfehlung. Und es kommt ja noch ein Tales of Teil für die PS3 jetzt auch nach Europa im Herbst dieses Jahr. Tales of Zestiria heißt das. Und ach ja, stimmt. Schon erschienen. Der ist jetzt angekündigt für den Herbst auch für den Westen. Ja, lebt spannend. Und unterstützen, kaufen. Sind eigentlich alle geil. Klar, es ist ein bisschen so, dass man sagen kann, ja, Fließband, würde ich aber eigentlich, Fließband würde ich nicht sagen. Man sieht schon, es ist vielleicht der gleiche Baukasten, aber spannend genug, jedes steht für sich schon irgendwie. Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die da einfach nur einen raushauen nach dem anderen, so wie jetzt, wie man das vielleicht Miss Atelier-Serie zum Beispiel oder so vorwerfen kann, ja. Oder... Ja, eigentlich die Atelier-Serie ist ja so eine, tatsächlich so ein Ding, da kommt irgendwie jedes Jahr ein Teil. Und ja, gut, das ist Final Fantasy auch schon fast so geworden, ne? Also ja, mit Spin-Offs und allem drum und dran hast du trotzdem jedes Jahr eigentlich ein Final Fantasy, was du dir kaufen kannst, mindestens eins. Und dann hast du irgendwie von jedem Hauptspiel nochmal irgendwie Side-Quests, aber irgendwie auch so Spin-Offs, also Final Fantasy 10-2 oder 13-2 oder dann irgendwie davon dann auch nochmal einen zweiten Teil, Lightning Returns und das ist schon irgendwie ziemlich viel und ich meine, für Fans der Serie mögen so Spin-Off-Geschichten auch toll sein. Das ist wie jetzt vergleichbar mit zum Beispiel, einfach weil es gerade aktuell ist, Sarah, und ich gucke gerade bei Netflix halt Better Call Saul, hat es jetzt auch mal angefangen. Ja, grandios, ja. Und das ist halt für Breaking Bad Fans eine coole Sache. Ne? Absolut. Und wenn man sich in dem Universum wohlfühlt, dann ist es halt totaler Fanservice, ne? Und deswegen ist halt so ein... Funktioniert das halt auch. Genau, ist so eine Sache, ob man das jetzt mag oder nicht. Ob man sagt, die wollen nur Geld machen. Oder ob die Fans sagen, ja, warte, den finde ich total geil. Ich will diesen Aspekt total gerne beleuchtet sehen. Und ja. Deswegen ist das natürlich für Fans ist es super. Mhm. Wenn es gut gemacht ist, und das machen die ja meistens dann schon, dann ist das cool. Ich wollte noch ein, zwei Sätze zur Gameplay-Mechanik sagen. Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht so erwähnt. Also die Kämpfe haben wir ja gerade schon ein bisschen geschildert, das ist ja wirklich, naja, Button-Mashing würde ich jetzt nicht sagen, man muss schon ein bisschen strategisch vorgehen, man kann auch Items einsetzen während der Kampfsequenzen, aber also wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, gerade bei The Abyss, ist, dass die Dungeons auch sehr, na nicht rätsellastig waren, aber durchaus auch ein paar Kopfnüsse hatten, also da ist jetzt nicht nur Durchrennen und Gekloppe, sondern auch ein bisschen Grips teilweise erforderlich und ist halt schön. Und die Welt war unglaublich groß, das fand ich toll. Man deckt halt eigentlich sehr klassisch Stück für Stück die Weltkarte auf, aber hat hinterher halt auch, ja, eigentlich ein Open-World-Feeling, weil du kannst überall hin, du hast dann hinterher ein Luftschiff, so, relativ klassisch halt, aber ich wollte sagen, ist nicht unklassisch, aber Aber ist ja nicht schlecht. Also. Nee, ist nicht schlecht. Nee, das ja. macht es ja auch eigentlich, das ist ja in jedem Rollenspiel, ja, in jedem klassischen JRPG. Immer dieses Gefühl hinterher, so, du hast dir die Welt erarbeitet. Du hast sie erarbeitet, ne? Und dann wirst du belohnt dadurch, dass du so ein universelles Transportmittel hast, weil du hast ja eigentlich zu Fuß erkundet und wenn du damit fertig bist, Schiff dann, und dann hast du vielleicht ein Schiff oder ein Fluggerät oder so, oder du kannst dich warpen oder sonst was und kannst ja auch im Laufe der Zeit, wenn du neue Items oder Fähigkeiten hast, an Orte, wo du vorher noch nicht hinkamst, und kannst eigentlich am Ende nochmal hardcore neu erforschen, was ich auch gerade bei Breath of Fire merke. Die guten alten Bomben. Ja. Im ersten Dungeon Risse, kannst du da nicht rein. Und genau, gehst dann später stimmt, halt stimmt. Rein, bei Zelda auch eigentlich dauernd. Ein bisschen in diese Richtung. Bei Lufia hast du das jetzt auch, also du findest in dem ersten Dungeon überall Risse und in dem zweiten oder dritten Dungeon findest du dann Bomben. Stimmt, genau, also das ist bei The Abyss eigentlich auch ein Ding, was eigentlich kann ich das bisher noch von keinen Tales of Titel. Du hast halt neben deinen menschlichen Kompagnons auch noch so ein Tier, ein Schiegel. Das sieht total witzig aus. Das ist ein kleines Schiegel? Schiegel heißt das Viech, ja. Also das Viech heißt Mew. Ist das eine Mischung aus Chihuahua und Igel? Ja, nee, es ist kein Adler. Okay. Also es sieht eher fast aus wie... Nee, ich meinte Igel, wie Igel. Igel, ja, genau. Ja, sieht ach, keine Ahnung, es sieht so ultra quietschbunt niedlich aus, das Viech. Aber das Viech kann halt irgendwie Feuer machen und Dinge halt zerkloppen und hinterher auch noch Flügel entwickeln, dass man halt mit Klasse, Flug mit dem fliegen kann. Ja, mit genau, innerhalb der Dungeons kann man dann Stellen erreichen, cool. Flug, die man sonst nicht kriegen würde. Und dieser Mew, dieses Viech wird halt auch eingesetzt für einige Rätsel mit dieser Feuergeschichte. Und ja, sehr, sehr geiles Spiel. Ich würde es echt jedem ans Herz legen, der Bock hat, 50 Stunden abzutauchen. Wenn man halt bunte Spiele mag. Das ist halt... Tales-Spiele sind immer bunt und Pastell und ja. Welches JRPG ist nicht knallbunt? Bis auf jetzt die Final Fantasy-Teile finde ich nicht bunt. Gerade okay, die haben eine relativ teilspezifische, also für den fürs jeweilige Einzelspiel eine spezifische Farbpalette, da hast du recht. Zum das stimmt. So Final Fantasy 7 hatte eine bestimmte Farbpalette, 8 auch, 9 auch, 9 ist ja mehr so 9 braun, war mehr Gold und auch viel, also doch bunter durchaus. 10 war sehr bunt, Mal. Ja. 10 war halt diese Wasserwelt viel, das hat halt auch dann diese Farben passend und so weiter. Nee, stimmt. Aber weiß nicht, ich meine, du brauchst ja nur im Saturn dieses PS3-Regal angucken, jetzt so zum Ende der Konsolen. Des Konsolenzykluses hauen ja nochmal alle irgendwie ultra viele RPGs raus, was ich halt total krass und spannend finde und irgendwie habe ich Bock, die alle zu kaufen, aber du kommst aber überhaupt nicht hinterher. Nee. Mit jedem Monat einem neuen Titel von Miss America oder im Wechsel halt dann mit Tales aufspielen und keine Ahnung was. Ja, demnächst kommen noch Persona 5 und Star Ocean 5 ist noch angekündigt. Ja gut, das sind sogar die großen Serien, aber halt so bei NIS oder so, ja, also gerade bei NIS America, die hauen ja ein Spiel am anderen raus und zum Teil Teile, die halt, also Spiele, die überhaupt keine großartigen Serientitel sind, sondern wirklich einzelstehende Spiele. Criminal Girls. Criminal Girls ist ja wirklich, ist ja eher ein stumpfer Dungeon-Crawler mit Nische. Ja. Aber nee, Hyper Dimension Neptunia und... Was ja auch schon eine Serie geworden ist, aber ist auch eine Serie und gibt auch Compilations auf der PS3. Ja. Das ist Wahnsinn. Also ich finde es halt interessant. Hat den einer mal gespielt? Ja. Hast du? Ich, genau wie du ja auch. Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall auch interessant, dass einfach Rollenspiele wieder so krass zurückgekommen sind. Auch endlich. Gerade die PS3 totale Nischenrollenspiele nochmal jetzt nach Europa unglaublich bekommen. Gut, also unglaublich gut. Cool. Ja. Die haben halt nie so einen riesen Production Value, aber anscheinend gibt es genügend Leute, die diesen Kram kaufen. Halt irgendwie, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon irgendwie... Schon spannend. Ja, definitiv. So, jetzt haben wir unglaublich lang gequatscht. Herr Jeschke, du hast noch 1,5 Stunden. 2-3 Minuten. Ich länger nicht. Nee, weiß ich nicht. Du hast noch Ein Thema? Ich hatte nur noch eine kleine Sache. Also ich war gestern ist dann der 19. April gewesen, in Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Hall. Ja, die alte Philips-Halle. Die alte Philips-Halle, ja, haben wir vorhin schon geklärt. Zu dem Legend of Zelda Symphony of the Goddess Master Quest Konzert. Ja. Und ich muss sagen, sehr, sehr, sehr, sehr geil. Also hat mir wirklich gut gefallen. Großes Orchester. Welches Orchester war das jetzt? Ich glaube immer noch, das war so ein zusammengewürfeltes. Okay, also das war kein Stammorchester. Nee, das war kein festsitzendes Symphonieorchester. Amy Anderson war, glaube ich, die Dirigentin. Mhm. Die haben da so viele Namen in den Raum geworfen gestern. Aber du, weißt du denn, wie das entstanden ist, diese Tour oder wer diese Leute zusammen das ist ja die, hat? Das ist ja die zweite Tour. Ja. Ist das von Nintendo selber ins Leben? Ja, das ist so eine Partnerschaft von Nintendo und so einer Booking-Firma. Okay. Und das ist, wie gesagt, das zweite Mal jetzt, dass die diese Tour machen. Der Fokus lag, also die hatten das Konzert in zwei Hälften aufgeteilt. Die erste Hälfte, man hat am Anfang so ein kleines also das Orchester hat gespielt und du hattest eine riesige Leinwand, wo halt Spielszenen abgelaufen sind die ganze Zeit. Und die haben sich halt passende, aber auch. Genau, passende, ja. Okay. Ja. Wenn Bossfight gezeigt wurde, wurde die Musik auch angepasst. Waren halt die Zelda-Stücke in orchestraler Manier quasi gespielt. Ja, wie gesagt, der erste Teil hatte sich halt mit etwas moderneren Spielen dann beschäftigt und hatte viel von Majora's Mask jetzt nach dem 3DS-Release. Und der zweite Teil hat mir persönlich ein bisschen besser gefallen. Da kam halt Twilight Princess vor. Und ja, A Link to the Past halt. Ein Klassiker. Mein liebstes Zelda auch. Ja, war echt schön. Also unglaublich, wie da drüber kommt mit diesem riesigen Orchester. Also ja. Das waren um die 60 Leute mit Instrumenten. Dann hatten die nochmal hinten einen Chor mit 30 Leuten. Also Schon krass. Ja, das ist schon unglaublich beeindruckend. Ja. Ich meine, es ist ja schon cool, wenn irgendeine geile Band sehr, sehr tight zusammenspielt. Das war schon, also. Und so, aber so ein Orchester und ein Chor von zig. Allein schon dieses Leuten. Zusammenspiel von. Ja. Man hat ja immer wieder nicht nur Spielszenen gesehen, sondern die hatten auch überall Kameras in dem Orchester. Du konntest halt sehen, wie Leute gespielt haben. Und das ist schon unglaublich. Also, allein dieser Sound, der in der Halle war, das erfordert schon eine unglaubliche. Ja. Koordination auch. Ja, alle genau. Müssen, jeder Einzelne muss ja im richtigen Moment seinen Ton spielen. Also du hast, unglaublich einfach, schön. Ja, vor allen Dingen in dieser Masse ist das schon sehr, sehr beeindruckend, das kann ich mir vorstellen. So, im Endeffekt hattest du 90 Leute, die irgendwie alle zusammen harmoniert haben. Geile Musik gemacht haben. Ja, Patti, Sarah super. Und ich waren ja mal, oder warst du auch da? Nee, ich glaube nicht, oder? In der Mercator-Halle in Duisburg? Nee, leider nicht. Als sie noch offen war? Nee, es war nicht in Mercator, es war in der Philharmonie, glaube ich, oder? Ja, gut, okay, aber es ist ja das Gebäude der Mercator-Halle im Prinzip. Ach so, das ist ja die neue Mercator-Halle. Ja, okay, quasi. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay. Die ja dann eigentlich, die ja jetzt zuhört wegen eines Baufehlers, eines Dummen. Und, wobei die Kleine ja wieder auf hat. Ach so, glaube ich, seit 2-3 Monaten. Echt? Der Große so? Soll Ende des Jahres wieder aufgemacht werden, der Große Saal. Ja, wird auch Zeit. Ja, nach 5 Jahren, glaube ich. Ja, und eigentlich nur einem kleinen Fehler im Treppenbau, aber naja, gut. Genau, und da haben wir ja ein Tributkonzert der Philharmoniker zu Chris Hülsbeck quasi gehört. Ja. Mit ganz viel C64 und Atari-Musik. Amiga-Musik. Oder Amiga, meine ich, genau. Turrican, Genesis, natürlich. Die Konsorten, ne? Ja. Aber, ja. Das war schon ziemlich geil. Das war richtig klasse. Mit einem ganz, ganz, ganz, ganz miesen Moderator, der einfach nur die ganze Zeit Blödsinn erzählt hat. Einfach, wo man so bei den ersten 10 Worten, die aus seinem Mund kamen, schon gemerkt hat, okay, der hat gar keine Ahnung von Computerspielen. Aber Hauptsache, man hatte da irgendwie einen Moderator. Man hätte es auch einfach nur laufen lassen können. Ja. Wir hätten die Musik hatten, machen können, das hätte gereicht. Aber die hatten da jetzt zwischendurch immer noch mal kleinere Pausen, wo dann Interviews waren mit einmal Miyamoto. Dann, aber nicht vor Ort. Nee, die haben die auf der Leinwand abspielen lassen. Mhm. Wie die zu der Musik in Zelda-Spielen gekommen sind, wie die sich thematisch neue Musik ausdenken und über die Musik auch neue Szenarien für Zelda-Spiele konstruieren. Dann war halt, wie gesagt, einmal Miyamoto, dann war der Anume, der Produzent von dem Zelda. Diese ganzen japanischen Namen, ey. Ja, auf jeden Fall haben die dann so immer auch mal noch so ein kleines Hintergrundsachen so ein bisschen erklärt und wie die Spiele versuchen wollen, die neuen Zelda-Spiele zu entwickeln und dass auch viel Emotionen über die Musik rübergebracht werden soll und stimmungstechnisch da ganz viel gemacht werden kann. Also war echt super. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat sich gelohnt. War nicht ganz günstig, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das ist ja ein richtiger Trend geworden, kann man ja fast sagen. Es gab ja schon diverse. Vor zwei Jahren war doch mal so ein komplettes Nintendo-Ding. Ne? Genau, oder einmal. Generell so Games. Einmal, ne? War ja irgendwie Nintendo generell mit Mario, ja. Donkey Kong, Zelda, alles, genau. Mögliche. Dann gab es diverse Aufführungen, schon mehrere jetzt. Ja, ich glaube, so Games Convention noch in Leipzig gab es damals. Konzerte mit Silent Hill Musik, mit Shenmue-Musik. Weißt du nicht? Ach, echt? Ja, das war damals. 2007, wann ist die Gamescom nach Köln gekommen? Ich weiß nicht mehr, 2008, glaube ich. Ja. Ich meine 2008. Aber ja, also ja. Nee, muss eher gewesen sein. Muss eher gewesen sein. Ich war ja schon, ich habe aufgehört bei, obwohl, nee. Ja, ich glaube 7 oder 8. Angefangen. Stimmt, ich habe angefangen 2007 bei, ich meine 2008 sind die von Leipzig hier rüber. Bei Ubisoft. Nach recht. Köln. Mhm. Ja, ja, richtig. Okay, nee, kann sein. Ja, nee, aber worauf ich hinaus wollte ist, Trend. Auch, ja, ja, Trend, genau, weil auch die Final Fantasy Symphonie Konzerte, genau, da gab es jetzt inzwischen schon mehrere. Die würde ich mir auch gerne anhören. Genau, die sind, glaube ich, auch richtig, richtig geil. Schon alleine One Winged Angel mal mit einem ganzen Konzert zu hören, also mit einem Konzertorchester zu hören, ist, glaube ich, der absolute Gänsehaut-Garant. Ja. Nee, also das ist schon, ich meine, es zeigt ja auch nur, wie viel Arbeit in so ein Videospiel-Soundtrack einfließt. In einem Spiel kommt das gar nicht so rüber. Man hat eigentlich keine Zeit, weil das so viel medialer und sensorischer Einfluss ist. Also du hast so viele Sinne, die das irgendwie verarbeiten müssen. Gucken, spielen, also ne, selber interagieren, hören. Und verarbeiten und so weiter, dass du eigentlich das gar nicht so wahrnehmen kannst. Aber wenn du das mal separat betrachtest, nur die Musik, und die dann aber in so einen Orchesterkontext setzt, das ist halt schon ein absoluter Knaller. Das ist übrigens ein Thema, das würde ich auch vielleicht ganz gerne mal im Podcast, in einem anderen Podcast besprechen. Musik in Spielen. Ja, und wie sie sich auch verändert hat, wie man zu 8- und 16-Bit-Zeiten noch sehr präsent diese Musik auch wahrgenommen hat, dass man halt wirklich, gerade bei einem Actionspiel oder so, ja, einfach die Musik auch gefühlt hat und auch so, weil sie oft wieder sich wiederholte, auch irgendwie mehr im Ohr blieb, und heutzutage, das ist ja mehr so in den Hintergrund gerückt, ne? Ja. Und vielleicht auch die Unterschiede einfach, dass man mal nochmal, was machen Chiptunes mit einem, und ist es gut, dass man jetzt nur noch Orchester hört oder, also echte Instrumente, es ist eher schlecht. Wäre ein nettes Thema, kann man mal drüber reden, generell Game Soundtracks, ich meine, du hörst ja auch relativ viele, Dennis. Ja. Ich habe ja jetzt auch relativ einige, ich habe ja den Link Between Worlds Soundtrack zum Beispiel im Sterne-Club da geholt. Ja, ja, den habe ich ja auch. Ja. Genau. Die hatte ich mal den Kirby Soundtrack bestellt. Stimmt. Ja. Also wir haben ja relativ viel Game Soundtracks, und du hast ja auch viel bei den Collectors Edition jetzt die Soundtracks. Ist ja auch Standard geworden. Ich hatte letztens, vor ein paar Wochen, habe ich mal die ganzen Editions bei mir durchgeguckt und die alle mal per iTunes eingefügt. Fällt einem gar nicht so auf, wenn man die Editions jetzt so stehen hat, wie viele, ich glaube. Also von den Diablo 3 beiden Special Editions waren Soundtrack-CDs dabei. Bei den Final Fantasy-Teilen, bei den 13, 13, 2 waren welche dabei. Dann bei den Tales of Zillia, glaube ich, war auch einer dabei. Ist ja fast schon Standard. Ja, ne? Eigentlich schon. Wenn du dir eine Special Edition kaufst, dann kannst du fast davon ausgehen, dass da ein Soundtrack dabei ist. Eine Auswahl meistens, aber nur von den Soundtracks. Meistens, ne? Die verkauften ja meist nochmal separat. Dann gerade in Japan kannst du ja alles an Soundtracks kaufen. Die Soundtrack-Tour ist groß, ja. Was auch der absolute Knaller ist und was ich großartig finde, was aber halt auch dafür sorgt, weil die hier einfach überhaupt nicht gehen, du kannst ja nicht in den Laden gehen, du kannst ja Videospiel-Soundtracks kaufen. Bei Amazon kriegst du einige, aber genau, ist halt eher noch gar nicht angekommen, aber gerade so die Japano-Geschichten, da kriegst du ja wirklich, wie du schon sagtest, jeden Soundtrack. Wobei ich, als ich in Japan war, Schwierigkeiten hatte, welche zu finden. Ich wollte mir eigentlich welche mitbringen, ich habe keinen einzigen gefunden. Ich wollte jetzt aber auch nicht, weil CDs in Japan sehr teuer sind. Du zahlst mindestens 20 Euro für ein reguläres Album, wo du hier so normalerweise 12, 13, 14, 15 Euro zahlst. Aber ich habe mir jetzt dann doch im Zuge dessen, dass Sarah Nier durchgespielt hat, habe ich mir jetzt dann doch mal den Soundtrack von ihr gegönnt. Zwei CDs, habe ein gutes Angebot bei Amazon Marketplace gefunden für 28 Euro, glaube ich. Ja. Und das ist ja eh, also um nochmal auf Nier kurz zurückzukommen, ist auch einer der allerbesten Soundtracks, den ich jemals in einem Spiel gehört habe. Ja, absolut. Geht einem nie auf die Nerven, jedes Lied ist vollkommen perfekt durchkomponiert. Und stimmig für jeden Anlass der jeweiligen Situation, also ist einer der besten Soundtracks ever. Ich bin ja eh der Meinung, dieser Keiichi Okabe, der ist im Kommen, also der Dragon Guard 3 Soundtrack ist auch echt großartig. Ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast. Nee. Du hast mir ein Stück geschickt, das habe ich mir angehört. Das ist mein, ne? Der ist wirklich gut, der Soundtrack. Richtig, also ich habe ja auch relativ lang schon gespielt. Der ist ebenso geil. Also ich hoffe, von dem hört man noch mehr. Ich meine, dadurch, dass der jetzt in einem Team arbeitet, was jetzt nicht so super erfolgreich ist. Ich weiß aber nicht, ob er freelanced oder ob er dazugehört. Wollen wir hoffen, dass da noch viel mehr kommt. Ja. Leute, ich glaube, wir haben euch so sehr in Kotlet ans Ohr gelabert heute. Ich hoffe, ihr seid noch wach und dabei. Und ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Oder was meint ihr? Ja, wird Zeit. Aber ich meine, wir haben ja auch jetzt für März keinen Podcast gehabt. Und das ist ja jetzt auch quasi die März- und April-Ausgabe. Also finde ich eine Stunde 43 aktuell. Wenn ich hier auf meinen Counter gucke, finde ich das schon ganz okay. Noch akzeptabel, genau. Ja. Man kann das ja auch durchaus in Teilen hören. Ja. Wenn man bei iTunes irgendwie Podcasts hört und dann Pause macht, später weiterhört, ist man ja an der Stelle. Das ist ja wie ein Lesezeichen, das finde ich ganz angenehm. Wir werden gleich noch einen Podcast aufnehmen. Mal gucken, wenn wir Bock drauf haben. Mal gucken wir uns mal die Retron-Geschichte an und quatschen da nochmal ein paar Minuten drüber oder so. Mal schauen, ja. Okay, in diesem Sinne, bis in den Mai. Ja, bis zum spätestens. Mai. Ansonsten Facebook, wo machen wir noch was? Instagram Abendreuteuer mal ein bisschen reingucken auch. Ja, genau. Die Instagram-Accounts von uns selber. Müssten wir alle mal irgendwie bei zur Card einfach mal darlegen. So, hey Leute, hier sind wir übrigens im Internet zu finden. Richtig. Ansonsten. Ja. Wir freuen uns weiterhin, dass ihr so fleißig mit uns in Kontakt tretet. Macht das ruhig noch ein bisschen mehr. Tretet uns in den Hintern, wenn wir mal hinterherhängen. Wir freuen uns und sind dann auch echt ein bisschen motivierter. Und richtig. Ja. Danke, schönen Abend und Zock on, Zock hart.